Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 4 2022, in dem wir die News aus dem März 2022 besprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend. Und auch dabei ist Olli. Hallo Olli. Schönen guten Tag zusammen. Auch wieder mit dabei ist Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo. Und mit dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Wie immer im März hatten wir diesen Monat ein Jubiläum zu feiern. Vor 14 Jahren inzwischen, am 16. März 2008, wurde damals das ConnenWiki gegründet, von Philipp damals. Und ein tolles Projekt, was bis heutzutage besteht. Und da sind wir ja alle drüber happy. Und ich glaube, Philipp, du wahrscheinlich am meisten. Du musst jetzt nicht nochmal wie die letzten Jahre immer wieder die Gründungsgeschichte erzählen. Nein, wollen wir nicht nochmal. Sonst hört einfach im Podcast vom vorigen Jahr nochmal rein. Da ist die Gründungsgeschichte bestimmt genau detailliert. Nee, also 2008 ging das ConnenWiki an den Start. Im gleichen Jahr dann auch tatsächlich noch das ConnenForum, falls einige das noch kennen. Und halt unser Projekt ConnenNews, wo ihr vielleicht die aktuellsten News immer lest. Und den ConnenCast gibt es dann seit 2010, also jetzt auch schon stolze 12 Jahre. Wir waren sozusagen die Podcast-Pioniere, kann man fast sagen. Heutzutage hat ja alles und jeder, der was auf sich hält, einen Podcast. Wir waren damals, naja, ich will nicht sagen die Ersten, aber wir waren, als wir gestartet haben, dachten wir wären ziemlich spät. Aber im Vergleich vielleicht zu heute sind wir dann relativ früh gestartet. Ja, auch die Social-Media-Präsenzen, Facebook und Twitter gingen, glaube ich, in dem Zeitraum an den Start, Instagram dann etwas später, unser Discord-Server auch einige Zeit später, ich glaube 2018 wurde der erst ins Leben gerufen, Instagram müsste so 2014 vielleicht gewesen sein, das kam ja auch alles erst später im Internet-Zeitalter, ist ja alles im Wandel, TikTok-Account haben wir noch nicht, das wäre noch Potenzial nach oben, aber da braucht man auch guten Video-Content. Ja, genau. Also ich freue mich, dass es jetzt 14 Jahre lang hält, funktioniert und läuft und ihr hier treu seid und ja, diesen News-Podcast auch tatsächlich hört. Also vielen Dank an jeden von euch, der diesen Podcast hört und es ist mir jedes Jahr wieder eine Ehre, den Geburtstag feiern zu können. Wir hatten dieses Jahr auch wieder ein Jubiläumsgewinnspiel, wie jedes Jahr. Dieses Jahr haben wir verlost einmal Band 14 auf Instagram, einmal den 14. Film auf Discord, in der DVD-Variante und auf unserem Newsblog, connennews.org, da haben wir die Film 14-Variante auf Blu-ray verlost. Die Gewinner wurden inzwischen auch schon alle benachrichtigt. Das Gewinnspiel ist vorbei, also falls ihr jetzt eine Hoffnung habt, dass ihr da noch teilnehmen könnt. Nee, leider nicht. Aber es wird sicherlich wieder ein neues Gewinnspiel bei Gelegenheit kommen. Spätestens dann zu unserem 15. Geburtstag. Vielleicht verlosen wir da ja Film 15 und Band 15. Die Spekulationen laufen heiß. Ja, freut mich sehr. 14 Jahre. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich habe schon viel zu viel Zeit damit gefüllt. Ja, vielen Dank. Und wo wir gerade vom Wiki sprechen, wenn ihr diesen Podcast ziemlich aktuell hört, dann ist seit 2 Tagen die aktuelle Qualitätswoche im ConnenWiki gestartet. Die läuft in diesem Frühjahr vom 1. bis zum 11. April. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast jetzt vielleicht am 3. April am Sonntag hört oder noch vor dem 11., dann könnt ihr auch immer noch mitmachen und bei Beitragen in einer konzentrierten Anstrengung möglichst viele Verbesserungen am ConnenWiki vorzunehmen. Und diejenigen, die sich da besonders beteiligen, haben auch eine Chance, da etwas zu gewinnen. Also einfach mal gucken. Wenn ihr ins ConnenWiki guckt, dann und noch innerhalb dieses Zeitraums seid, 1. bis 11. April, dann ist oben ganz fetter Banner mit Qualitätswoche und da findet ihr dann alle Informationen, wie ihr daran teilnehmen könnt. Dann kommen wir auch gleich zum Bereich Anime in Deutschland. Da haben wir jetzt tatsächlich endlich die News, auf die die deutschen Fans schon länger gewartet haben. Wir haben es immer wieder für andere Länder besprochen, gerade für Frankreich und natürlich für Japan. Den Kinotermin für Film 25. The Bride of Halloween, kein offizieller deutscher Titel vorhanden. Doch jetzt, Kase hat geliefert, mit ihrem Newsletter haben sie diesen Monat angekündigt. Directive Common Film 25 wird im Kino laufen, wird den Titel Die Halloween Braut tragen und am 31. Mai 2022 in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Kino laufen. Ein bisschen später als Frankreich, aber dafür mit OMU-Fassung und synchronisierte Fassung. Und laut Kase-Newsletter und Website werden beide Fassungen angeboten. Das heißt, eine OMU-Vorstellung und eine Synchro-Vorstellung, so wie wir das bisher verstehen. Was ja auch eine ziemliche Neuheit ist. Wir hatten ja entweder bisher nur Synchro oder OMU. Und das ist mal wieder ein, für so die Geschichte von Detektiv Conan im Kino, ein weiterer ziemlich großer Schritt. Ja, ich hätte ja eigentlich gar nicht gedacht, dass es nochmal einen Meilenstein in Richtung Kino geben könnte. Es wäre natürlich ein Meilenstein, wenn der Film zeitgleich mit dem japanischen Kinostart auch bei uns läuft. Das dann nicht, aber dann etwas später, ich glaube in Frankreich sogar läuft oder einigen anderen Ländern läuft der sogar noch früher als bei uns im 11. Mai in Frankreich. Ah, okay, ja, siehst du, das ist schon, sind schon mal 20 Tage mehr, aber okay, auf die kommt es dann im Endeffekt auch nicht an, solange wir den Film hierzulande bekommen und da freue ich mich auch sehr und ja, OMU und Synchro, ich bin ja ein Verfechter der Synchro-Variante, aber das kann dann ja jeder halten, wie er möchte. Freue mich auf jeden Fall, dass der Film läuft, so oder so. Und dann auch in den zwei Versionen, was mich ehrlich gesagt auch sehr überrascht hat, denn damit teilt man ja nochmal die Fangemeinde, die dann an dem Tag ins Kino geht, nochmal auf, muss sich zwei Säle pro Kino reservieren lassen, die dann natürlich auch entsprechend gefüllt bekommen. Und das muss ich natürlich auch im Endeffekt dann rechnen. Und anscheinend hat Kase in den letzten Jahren gesehen, ja, das rechnet sich oder man will diesen Testballon mal starten, beides versuchen, gucken, ob dann sich das auch mit zwei Sälen pro Kino rentiert. Also da bin ich tatsächlich, ja, ich will nicht sagen aus allen Wolken gefallen, aber ja, das hat mich dann doch etwas umgehauen, diese OMU-Meldung. Also dass der Film kommt, hat mich umgehauen und naja, dann war eigentlich klar für mich, ja, das wird dann bestimmt die Synchronfassung, aber nee, beide, also ja, positiv. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie halt, ja, sozusagen beide Fangruppen halt damit abholen wollen, weil es gibt ja, ich sag mal, die Leute, die halt mit Conan eher weniger zu tun haben und die eben auch die deutschen Fassungen bevorzugen im Kino, die holt man natürlich dann damit ab, weil natürlich auch gerade so, ich sag mal, wenn ich jetzt Leute mitnehmen würde, die halt nicht so Anime fanmäßig unterwegs sind, wo ich dann sage, ja, ich möchte gerne ins Kino, will aber nicht alleine, würdest du denn mitkommen wollen, dann würden die natürlich, ich sag mal, nur mitkommen, wenn das deutsch vertont ist, weil die sagen, ich will nicht die ganze Zeit da irgendwas lesen, ich will ja was vom Film mitkriegen. Und dann haben wir ja aber auch noch die Fanbase, sag ich mal, die, ja, die japanische Tonspur bevorzugt und so hat dann Kase quasi die Möglichkeit, ja, beide zufriedenzustellen und ich sag mal, die OMU-Leute müssen halt nicht so sagen, oh ja, ich würde zwar ins Kino gehen, aber die Synchro-Variante interessiert mich eigentlich so gar nicht. So gehen die dann halt in ihre Variante, sag ich mal, und man könnte dann sozusagen, ja, beide Gruppen zufriedenstellen und ich denke, dass das ein guter Testballon wird. So stelle ich mir das zumindest vor. Ich bin da tatsächlich selber auch überrascht worden und ich frage mich immer noch, in welche Synchronfassung oder in welche Fassung ich denn gehen werde. Du kannst in beide gehen. Ja, ich hatte auch irgendwie ehrlich gesagt erwartet, dass die OMU-Fassung vielleicht deutlich früher gezeigt wird. Also so näher am Japan-Release vielleicht dran oder so. Das hätte ich irgendwie dann eher verstanden. Aber ja, so weiß ich es nicht tatsächlich. Oder ob ich wirklich in beide gehe oder halt wirklich nur in eine. Weil normalerweise ist es ja immer so, wenn dann irgendwie der Film auf deutschem Kino lief, dann habe ich mir zu Hause nochmal auf der Blu-ray in Japanisch angeschaut oder andersherum. Ja. Von daher, ja, bin ich da jetzt ein bisschen zwiegespalten, in welchen ich zuerst gehe oder wo ich das Kinoerlebnis haben möchte, in welcher Fassung. Find's auf jeden Fall gut. Ich glaube, man kann sich das dann durchaus mal angucken, ob da die Fanbase nicht geteilt wird. Also diese Gefahr besteht natürlich. Andererseits denke ich mir so, die deutsche Synchro-Fassung, die ist dann doch vielleicht recht stark, weil insgesamt Detektiv Conan eine beliebte Serie war, zu RTL-2-Zeiten und jetzt auch bei ProSieben Max, sodass ich mir schon glaube, da werden genug reingehen und vielleicht gibt es ja doch schon so eine Hardcore-Fanbase, die sagt, okay, nee, das im Kino nur auf Japanisch und vielleicht lohnt sich das ja auch so. Und ich finde, wenn man sich das mal angucken oder wenn Kase als Publisher sich entscheidet, sich das mal anzugucken, sollen sie machen und ja, dann können wir das auch gerne so weiterhin beibehalten, dann sind auch beide glücklich und wenn das für Kase nicht mit Unmengen an Mehrkosten verbunden ist, ist Kase auch glücklich, denke ich. Vielleicht läuft ja auch die OMU-Variante um 18 Uhr und dann die Synchro-Variante um 20:30 Uhr, sodass man erst in den einen Film rein und dann nochmal in Synchronfassung gucken kann. Das wäre natürlich auch was. Glaube ich aber nicht. Es wird wahrscheinlich Ja, doch beides ist. parallel laufen. Nee, nein, nein, nein. Also ich habe gerade geguckt bei meinem Kino und da ist es tatsächlich so, dass die deutsche Synchro um 17 Uhr läuft und die andere das mit dem Untertitel um 20 Uhr. Also man könnte wahrscheinlich wirklich um 17 Uhr reingehen und dann um 20 Uhr direkt nochmal. Ja, das ist doch cool. Ja, Johannes, das löst doch dein Problem. Ja, aber was gucke ich dann auf der Blu-ray? Auch nochmal beides. Ja, Blu-ray hast du ja für okay. dich, das kannst du ja jederzeit gucken. Ja, okay. Ja, solange sie nicht beides gleichzeitig, beide Tonspuren gleichzeitig abgespielt werden im Kino, ist mir das dann auch recht, ja. Du guckst Also ich einfach überleg's nur mir noch. Japanisch, Johannes. Einfach nur Japanisch. Du kannst den Film ja dann auswendig. Du brauchst dann gar keine Untertitel mehr. Das stimmt natürlich, das stimmt. Bei meinem Kino ist es tatsächlich so, habe ich jetzt auch mal nachgeguckt, da gibt es nur OMU-Fassung um 19:30 Uhr. Interessant. Das heißt, da müsst ihr zu Hause dann mal bei eurem Kino nachgucken oder auch vielleicht nachfragen. Bei Kase auf der Webseite gibt es bisher noch keine Kinoliste, also überhaupt nicht. Da steht bei Deutschland, Österreich und Schweiz bisher überall nur TBA drin, to be announced. Also da gibt es noch keine genaue Übersicht, aber wie gesagt, einzelne Kinoseiten können das jetzt schon eingetragen haben. Da müsst ihr dann mal nachgucken. Oder vielleicht kommt das bei meinem Kino auch irgendwann, wird das noch aktualisiert oder so. Aber da haben wir aktuell noch keinen vollständigen Überblick drüber über die Kinos. Ja, genau. Ich wurde oft bei Social Media schon mehrfach gefragt, ob wir denn noch was posten, wenn es eine offizielle Kinoliste gibt. Und ja, natürlich werden wir das noch veröffentlichen, wenn denn die Kinos von Kase-Seite feststehen. Denn ich sag mal, offizieller wird es ja eigentlich gar nicht. Dann posten wir es auf jeden Fall noch. Aber ich wusste auch gar nicht, dass die einzelnen Kinos jetzt teilweise schon Informationen dazu haben. Sind ja noch 2 Monate hin. Aber ja, ihr habt ja gehört. Also falls ihr Interesse habt, am 31. Mai in den 25. Conan-Film zu gehen, dann schaut mal bei eurem Kino vor Ort nach, ob die schon Informationen haben zu Film 25. Falls ja, dann kauft euch die Tickets und falls nein, dann kommt es vielleicht später und spätestens mit der Kinoliste von Kase wisst ihr dann ja auch, ob das Kino ja, den 25. Film zeigt oder ob sie es eben nicht tun. Da ist ja bestimmt auch durch die Corona-Pandemie, kann ja sein, dass da einiges durcheinander gekommen ist, dass einige Kinos jetzt vielleicht ja, die Anime-Nacht gar nicht mehr zeigen oder so. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, ob da einige Kinos eventuell rausrutschen oder neue reinkommen, ob da so eine große, ja, ob da so eine große Veränderung immer zwischen den Jahren ist. Aber eigentlich sollte es so sein, wenn das Kino in der Vergangenheit Conan gezeigt hat und das Kino noch existiert, dann nehme ich an, dass es auch diesmal so sein wird, dass der 25. Film da läuft. Und wir müssen natürlich auch noch mit Corona schauen. Es ist auch weiterhin immer noch ein Thema. Der Start der Anime Night hatte sich ja verzögert. Ich meine, ursprünglich wollten sie schon im Januar anfangen. Jetzt aber erst doch im März mit Jujutsu Kaisen 0, Zero, dem Film. Und danach dann Conan und My Hero Academia dann im Juni. Ich glaube, der sollte schon früher laufen. Hoffen wir mal, dass sich die Lage da bis dahin beruhigt und dass sich nichts irgendwie noch mäßig verändert. Aber wenn ihr euch bei euren Kinos informiert, dann müsst ihr auch immer noch die Corona-Lage im Auge behalten, denn anders als es uns manche politische Partei weismachen will, ist die Pandemie immer noch nicht vorbei. toll. Es wurde auch inzwischen ein OMU-Trailer veröffentlicht zu diesem Kinotermin. Das ist eine OMU-Fassung des zweiten japanischen Trailers vom Dezember, der 60 Sekunden lang ist, also nicht der finale 90-sekündige Trailer von vor kurzem, wo auch der Titelsong mit drin ist von Bump of Chicken, sondern erstmal nur der 60-Sekunden-Trailer. Und ich nehme mal stark an, dass dann in den nächsten Wochen auch nochmal ein Trailer mit der Synchro-Fassung folgen wird. Vielleicht dann ja der lange 90-sekündige Trailer mit Synchro. Dann wechseln wir einmal das Medium Anime in Deutschland. Wir gehen rüber vom Kino zur Blu-ray. Da wurde jetzt bestätigt, dass die Blu-ray-Veröffentlichung von Detective Conan, darüber hatten wir ja im letzten Monat gesprochen, wurde jetzt vom Account von Kase Deutschland in einem YouTube-Livestream von Kase, die machen immer so Kase Café, ihre regelmäßig Livestreams zu allen möglichen Themen und natürlich auch zu Programmvorstellungen und so. Und da hat der Account im Live-Chat die Frage beantwortet, dass auch auf der, dass es auf der Blu-ray-Fassung auch eine UMU-Fassung geben wird, was es ja bisher für die DVD- und Blu-ray-Fassungen nur bei den alten M4E-DVDs gab. Bei den KC-Veröffentlichungen war das ja bei Detective Conan der Serie gar nicht der Fall. Und laut jemandem, der bei KC arbeitet und diesen offiziellen Account da hat und dann für den Live-Chat bei deren Streams verantwortlich ist, wird das der Fall sein, dass die UMU-Fassung drauf ist. Außerhalb wurde das noch nicht bestätigt, aber das ist aktuell das Offiziellste, was es zu diesem Thema gibt. Und wenn sich das wirklich so darstellt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann wäre das natürlich eine äußerst positive News, mit der wir hier im Podcast nicht alle gerechnet haben, wenn ich mir die Diskussion vom letzten Monat ins Gedächtnis rufe. Nee, hatte ich tatsächlich nicht mitgerechnet und bin auch tatsächlich sehr erstaunt. Ich hoffe, dass sich das wirklich bewahrheitet, so ganz 100% konform oder korrekt halte ich das immer noch nicht, weil es ja eben so, ja, ich sag mal, zwischen den Zeilen ja, bekannt gegeben wurde. Aber freut mich tatsächlich ungemein, also eine positive Überraschung, mit der ich tatsächlich nicht gerechnet habe, aber wenn die Tonspur drauf ist, freue ich mich, und das ist ja ein absoluter Mehrwert, dann die Blu-ray-Fassung dann entsprechend zu kaufen für die Fans, die auch daran Interesse haben, Conan in UMU zu schauen, mal zu genießen. Ja, grandios. Also ich halte es da so ein bisschen wie Philipp. Ich bin auch noch, also, ne, also wenn es KC so gesagt hat, so okay, aber es ist halt ne, diese Situation, wie es halt veröffentlicht wurde in so einem Livestream. Ich glaube, es ging auch gar nicht ja um Conan selbst, sondern das war halt einfach nur so im Livestream. Deswegen bin ich da auch noch skeptisch oder so ein bisschen Skepsis, die geht nicht weg. Da warte ich dann halt, bis es tatsächlich so auf der KC-Webseite gelistet ist, dass auch da der Ton mit dabei ist oder auf Amazon oder so, wo man sich das dann vielleicht auch schon angucken kann, dass das Cover oder so, was hinten drauf steht, welche Tonspur denn tatsächlich enthalten ist. Also so eine richtig ganz, ganz offizielle Charakter hat es für mich noch nicht. Aber es ist natürlich, wenn es so kommt, und davon kann man ja, denke ich, jetzt schon ausgehen, Skepsis hin oder her, dann ist das wirklich eine Hammer-Nachricht, ne? Also wir hatten ja, das hat es schon angesprochen, im letzten Podcast wild darüber spekuliert, ob denn die Blu-ray tatsächlich einen Mehrwert bietet. Und das ist natürlich ein Punkt, damit bietet die Blu-ray auf jeden Fall einen Mehrwert. Und das ist dann für mich auch wieder so eine Sache, dann wird die Blu-ray tatsächlich zu einer Kaufentscheidung, oder das würde mich zu einer Kaufentscheidung bewegen, auf jeden Fall. Deswegen, ja, freue ich mich sehr, wenn es stimmt. Ich will jetzt aktuell die Hoffnung nicht so groß machen, dass sie nicht, dass ich dann doch enttäuscht werde. Aber ja, ich will es auch nicht den Leuten jetzt schlecht reden, die sich jetzt schon auf die japanische Tonspur so freuen. Deswegen, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber ich denke, wir können da doch jetzt schon zuversichtlich sein, ein bisschen. Ich hätte ja trotz DVD-Player auch gerne die japanische Tonspur. Schnief. Naja, aber ich freue mich für alle, die es bekommen können, wenn es denn so ist. Und trauere dann ein wenig einem nicht vorhandenen Blu-ray-Player hinterher an der Stelle. Vielleicht legen wir dann im Cast nochmal zusammen. Und Ja, dann für kriegst du noch einen Blu-ray-Player. Blu-ray-Player. Genau. Ja, genau. Plus damit auch dieses, weil dann muss ich ja gucken, ob ich mich für die DVD-Fassung oder für die Blu-ray-Fassung entscheide. Die Ja. DVD-Fassung habe ich ja sogar schon, deswegen ist das ja doppelt ärgerlich. Naja, Na, egal. wenn du die japanische Tonspur möchtest, musst du ja dann zur Blu-ray greifen Ja, oder das ist das Ding. ganz auf die Suche nach den alten M4E-DVDs Ach Gott. gehen. Ja, gute Idee. Auf die Suche. Ja, naja, ich bin mal gespannt, wenn es denn dann offiziell also bestätigt wird, wie viele Neukäufer es gibt quasi, wenn es die dann gibt. Also wie viele dann also als Erstkäufer quasi von so etwas da zugreifen. Und wie viele tatsächlich sich dann das Ganze nochmal zulegen. Also quasi im Hardcore-Fan-Style, dass man da dann wirklich nochmal das Geld dafür ausgibt. Weil man muss ja wirklich sagen, billig ist das Ganze ja nicht. Das ist ja was man auch immer wieder bei uns in den Kommentaren von so ein, zwei Leuten liest, die sich da doch manchmal echauffieren darüber, wie teuer die Sachen sind. Und ich meine, das wird mit der Blu-ray, das hatte Johannes ja beim letzten Mal schon gesagt, nicht anders werden. Die Blu-ray wird ja tendenziell sogar eher teurer werden. Und ja, das ja, muss man da mal schauen, wie sehr das die Leute dann, ob das dann ein Argument ist, was die Leute am Ende überzeugt zum Kauf. Bin ich sehr gespannt. Aber wir werden die Verkaufszahlen ja leider wahrscheinlich nicht sehen. Das ist sehr schade. Sowas fände ich spannend. Ja, man muss ja auch sagen, falls ihr jetzt vorhabt, euch Conan auf DVD zu kaufen, also gebraucht, solltet ihr vielleicht noch eine Weile warten, denn es gibt bestimmt einige, die jetzt ihre DVD-Sammlung dann verkaufen, um sich halt die Blu-ray-Variante zuzulegen. Und da. Psst, Philipp, psst. Ach, das war deine Strategie. Nein. Das ist im Bereich des Möglichen jetzt, wo ich weiß, was mir auf Institut mehr relevant ist. Nein, aber Philipp hat natürlich vollkommen recht, ne? Ja, aber ist doch gut, du kannst dir deine DVD signieren, dann hast du noch einen Mehrwert. Ja, also ich signiere euch auch meine DVDs. Ich habe ja tatsächlich ein paar Boxen und das ist durchaus im Rahmen des Möglichen, also dass sie dann verkauft werden. Ne? Und das wird ja nicht nur mir so gehen, das wird ja sicher dem einen oder anderen auch so gehen. Also da könnten die Preise wirklich sinken, hat Philipp völlig recht. Da ist es natürlich dann auch eine Option abzuwarten. Ja. Ja, bestimmt, vor allen Dingen halt gerade auch, wenn dann ja die Blu-ray draußen ist, sage ich mal, dann oder auch eine Weile vielleicht auch draußen ist und die Leute sich das nach und nach dann geholt haben und dann sagen, okay, Blu-ray ist da, hat japanische Tonspur, dann denke ich mal, werden die dann halt auch wahrscheinlich umschwenken und sagen, okay, dann machen wir es so und ja, die DVDs gehen dann raus und dann findet man die bestimmt sehr häufig im Internet und vielleicht dann auch entsprechend etwas günstiger. Kenne ich mich nicht so mit aus, aber muss man da mal schauen. Ich würde aber auf jeden Fall abwarten, tatsächlich, bis ich dann auch mal die Blu-ray physisch in den Händen halten würde. Weil es ja durchaus so, zum Beispiel bei einem Film, ich erinnere mich da sehr, ja, weiß ich nicht, traurig an Film 2, wo dann die Tonspur so blechern klang und ja, oder ganz furchtbar klang, muss man sagen, wo irgendwelche Tonfehler drauf waren. Und da habe ich dann den zum Beispiel Film 1, 2, 3, so, also die ersten Filme habe ich dann nicht verkauft, weil ich dann halt die hatte ich auch auf DVD und habe es mir dann halt nochmal als Blu-ray nachgekauft, aber die habe ich dann auch nicht verkauft. So. Und das wäre natürlich dann hier auch sowas. Also ich hoffe es natürlich nicht, dass es jetzt irgendwie schon vom Schlimmsten ausgehen, dass jetzt fehlerhaft Produkt released wird. Das hoffen wir natürlich nicht. Aber da warte ich natürlich auch erst ab, bis ich dann die Blu-ray habe und mir dann alle Folgen angeguckt habe und gemerkt habe, okay, das ist so einwandfrei und ja, dann brauche ich wirklich die DVD-Fassung sehr wahrscheinlich nicht mehr. Das ist dann klar. Ja, aber auch wo Wiebke es angesprochen hatte mit den Verkaufszahlen, das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, wie sich denn die Blu-ray-Boxen insgesamt und auch gerade im Vergleich zu den Conan-DVD-Boxen verkaufen. Aber ich glaube, Kase gibt da solche Informationen nicht preis. Ich weiß, dass es vor, naja, ist es schon Ewigkeiten her, ich glaube vor knapp 10 Jahren. Hat Kase immer am Jahresende auch so Charts veröffentlicht, welche ja, Releases sich am besten verkauft haben im entsprechenden Jahr, also 2011 oder 10 oder so müsste das gewesen sein. Ja, und da war auch Conan natürlich mit den Filmen, die da veröffentlicht wurden, immer relativ gut dabei. Aber ich glaube, sowas gibt es in letzter Zeit gar nicht mehr. Würde mich aber wirklich sehr, sehr stark interessieren. Also ich glaube, so stark wie die DVD verkaufen sich die Blu-ray dann doch nicht, aber. Ja, vielleicht ist die japanische Tonspur dann so ein Plus, wo dann einige sagen, nee, die DVD hat mich nicht gejuckt, nur deutsche Synchro und jetzt mit OMU schlagen sie vielleicht bei der Blu-ray zu. Das kann natürlich auch sein. Also ich muss sagen, also für mich, ne, ich habe die ersten Folgen, also ich habe nie die MVE-DVDs gehabt, so, ich habe das noch nie auf japanischer Tonspur gesehen, die ersten Detektiv Conan-Folgen. Also das wäre für mich tatsächlich ja ein kaufentscheidendes Argument. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr da mal irgendwie reinschauen konntet. Ich meine, Olli hat ja die MVE-DVDs, aber so, dass mal die ersten Folgen alle auf Japanisch zu sehen, das hätte schon was. Ja, das war auch damals definitiv, ja, ich sag mal, ein Erlebnis. Ist schon ein paar Jahre her jetzt, aber es war auf jeden Fall, ja, vielleicht sollte ich es eigentlich jetzt nochmal machen, jetzt wo ich die japanischen Stimmen kenne. Ich habe es damals eigentlich nur gemacht, so, oh ja, ich schalte das einfach mal um, mal zu hören, wie das so klingt. Aber da war ich ja noch gar nicht so tief im Conan-Thema drin. Wenn ich es jetzt umschalte, gerade jetzt auch durch die japanischen Episoden, die wir ja auch machen, kommen wir später noch zu. Dadurch hat man ja jetzt die Stimmen dann auch im Ohr und da klingen die ja dann auch vertrauter. Also ja, vielleicht dann mache ich das irgendwann noch mal. Das stelle ich mir, ich habe die ja nicht, aber ich stelle mir das vor, wenn man in Deutschland ist, damals zur RTL-2-Zeit, irgendwie seit 3 Jahren läuft Conan im Fernsehen mit den deutschen Stimmen und dann im April 25. April 2005 sind die M4E, die erste Box raus mit den ersten drei Volumes. Und dann 2005 dann erstmals sich die japanischen Stimmen anhört. Das muss schon, also heutzutage ist das ja auch relativ normal und wir haben das ja auch mit den Filmen und so. Aber damals dann zum ersten Mal die japanische Synchro zu hören, das stelle ich mir auch irgendwie so ein bisschen mindblowing vor damals. Und vielleicht auch hat man das damals nicht so gut aufgenommen wie heute, wenn man eben nur Deutsch gewöhnt war und gar nicht weiß, was es für andere Länder gibt. Wenn man zur RTL-2-Zeit noch jung war, was ich uns hier allen mal unterstelle, weil das ist ja schon 20 Jahre her, nicht wahr? Ja, wir haben es ja vorhin gehört, wie lange es auch unsere Projektseiten schon gibt. Also. Ja. Ja, wir haben schon viel erlebt mit Conan und ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so. Das hoffe ich auch ganz dringend. Und eine weitere Sache, die wir erleben können, ist am Karfreitag ein weiteres Fernseherlebnis mit Detective Conan. Denn am 15. April 2022, dem Karfreitag, zeigt ProSieben Max Film 15 bis 20 und das Lupin vs. Conan Crossover, den Film. Am Karfreitag den ganzen Tag über durch, beginnt um 8 Uhr mit Film 15 und dann eben um 20.15 Uhr abends Lupin der Dritte vs. Detective Conan The Movie. Das heißt, da kann man sich im Prinzip den ganzen Tag ProSieben Max laufen lassen und sich mit Conan zuschütten lassen. Letztes Jahr hatte ProSieben Max zu Karfreitag Film 23 erstmals in der TV-Premiere gehabt. Das ist dieses Jahr jetzt nicht passiert. Sie zeigen nicht Film 24 am Karfreitag. Allerdings bei Film 23 hatten sie den Film dann ja auch im September schon rausgebracht und bei Film 24 hat sich dann ja auf Dezember verschoben, also ein paar Monate weniger. Vielleicht hat das irgendwie was damit zu tun, dass jetzt irgendwie noch Film 24 zu früh war für Karfreitag und sie dann vielleicht es irgendwie auf die Weihnachtsfeiertage wieder verschieben mit der Premiere. Aber ich würde mal auf jeden Fall sagen, eine tolle Sache ist, dass Detective Conan die Filme auch weiterhin bei Kase für so Sonderprogramme an Feiertagen weiterhin eine Bank sind, offensichtlich, weil das ist ja jetzt schon öfter passiert, dass sie da was von Conan zeigen. Und das ist natürlich für die Serie und die Filmreihe durchweg positive Sache. Ja, ich finde es auch tatsächlich ganz interessant, dass die Filme jetzt immer blockweise laufen. So lange ist es nicht, ja, 2018, 19, glaube ich, als die Filme das erste Mal bei ProSieben Max zu sehen waren, da wurden sie alle immer am Freitag zur Primetime gezeigt, im normalen Anime-Night-Block, der da ja mit dem Film immer am Freitagabend startet oder gestartet ist. Ich weiß gar nicht, ob die Anime-Night noch am Freitag ist. Ich glaube, die ist wieder erst am Freitag, oder? Die wurde ja mal, war ja auch mal mittwochs. Ja, jedenfalls lief ja schon an Heiligabend letztes Jahr, also 2021, die Filme 11 bis 14 bei ProSieben Max. Und jetzt hat man eben, macht man da weiter mit den Filmen 15 bis 20, eben an Karfreitag. Und dann ja, wie Lasse schon sagte, der Le Pen Crossover-Film The Movie, nicht zu wechseln mit dem Le Pen The Special, was es ja auch gibt, nee, The Movie. Und es ist sogar die deutsche Free-TV-Premiere, die wir da haben. Also der Film läuft erstmals überhaupt bei ProSieben Max und überhaupt im deutschen Fernsehen, was ja Free-TV-Premiere impliziert. Und es ist auch tatsächlich der längste Conan-Filmmarathon, den wir jemals im deutschen Fernsehen hatten. Also das sind ja sagenhaft, wie viel sind es? 7 Filme, die hintereinander laufen. 2, 4, 6, 7. Ja, so schnell kann ich gar nicht zählen, wie viele Filme das sind. Also wenn man um 8 Uhr morgens anfängt, dann ist man bis 10 Uhr abends damit beschäftigt. Also viel mehr Filme kann man an einem Tag eigentlich gar nicht unterbringen. Und ja, ich warne schon mal vor, da wird es auf jeden Fall auf Social Media einen kleinen Spam geben. Entsprechend immer zu den Startterminen der Filme wird informiert, wann die entsprechend laufen, damit auch der Letzte es mitbekommt und sieht, wie viel ProSieben Max hier eigentlich zeigt. Ja, ist ja an Feiertagen bei ProSieben Max so üblich, dass da das normale Anime-Programm, sage ich mal, nicht läuft und auch das andere reguläre Programm nicht läuft, sondern ein Sonderprogramm gefahren wird. Das ist ja auch bei vielen anderen Sendern so. Wenn man jetzt beispielsweise mal an Weihnachten schaut, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und auch an Heiligabend, da läuft ja eigentlich nie das reguläre Programm, auch wenn es jetzt ein Dienstag und Mittwoch ist, sondern da läuft immer ein gesondertes Programm und genauso ist es auch beim Karfreitag so. Ich glaube an Ostersonntag und Ostermontag auch, aber da eben kein Detektiv Conan. Ja, und ich finde das schön, wenn man da sagt, hey, wir haben den ganzen Tag Zeit, was anderes zu zeigen, dann zeigen wir doch einfach mal ganz viel Detektiv Conan. Ich glaube, es gab auch schon mal einen Feiertag, wo ganz viel Dragon Ball Z-Filme gezeigt wurden, nach und nach. Ich glaube sogar einen Conan-Film danach noch oder so. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Ja, aber ich freue mich, wenn die Conan-Filme auch dafür gut sind, dass sie nicht immer nur ein Film am Freitag gezeigt wird, sondern hier ein ganzer Marathon. Ich meine, also niemand wird sich da von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends hinsetzen und alle 7 Filme am Stück schauen. aber vielleicht schaltet man ja beim einen oder anderen mal ein, das ist ja schon nicht verkehrt. Oder schaut ihr alle Filme am Stück? Also, wenn ich zu Hause wäre an diesem Tage und nicht irgendwas mit der Familie machen würde, dann würde ich das tatsächlich tun. Vorbildlich. Ja. Aber mir wird es eher auf das Hineinzappen laufen. Also, wenn gerade irgendwie so nichts zu tun ist, dann wird der Fernseher angemacht und dann läuft auf jeden Fall Detektiv Conan, wenn der Fernseher an ist. Aber ansonsten, ja, werde ich jetzt nicht irgendwie gezielt mir einen Film aussuchen und da reinschauen. Aber ja, wird man dann sehen, welchen ich sehen werde. Aber man muss ja auch sagen, um das noch zu ergänzen, dass die Filme danach ja, wenn es so sein sollte wie bisher, auch wieder in der ProSiebenMax Mediathek landen. Und da haben dann natürlich alle, die Filme 15 bis 20 oder den Crossover-Film Lupin the Third, The Movie, noch nicht kennen, dann die Möglichkeit, sich das auch entsprechend anzuschauen. Und ich glaube tatsächlich, dass den Lupin-Crossover-Film nicht so viele kennen, weil, ne, wenn man Conan-Filme sammelt, dann sieht man auf den Conan-Filmen immer die Zahl unten drauf und sammelt dann, ja, ich habe hier vier Filme, Film 4, Film 7, Film 13. Irgendwann hat man vielleicht mal alle Filme gesehen, bis zur 24 hoch. Aber der Lupin-Film, der läuft ja so ein bisschen außerhalb der Reihe und den haben vielleicht nicht alle auf dem Schirm, auch wenn es ein guter Film ist. Und ja, falls ihr den noch nicht gesehen habt, nutzt die Gelegenheit entweder an Karfreitag 20:15 Uhr ProSiebenMax oder danach eben in der ProSiebenMax Mediathek. Die ja, glaube ich, gar nicht mehr so lange besteht, weil mir wird zumindest immer in der Mediathek angezeigt, dass die demnächst aufgelöst wird und dann in Join integriert wird. Also ja, vielleicht ist dann auch schon ProSiebenMax Mediathek nicht mehr da, sondern ist es noch die Join Mediathek, wenn man dazu überhaupt noch Mediathek sagt oder nur Join sagt. Ja, aber das ist eigentlich im Prinzip exakt so das Gleiche. Ich hatte mal auch Serien, die bei ProSiebenMax halt liefen, die wurden auch parallel bei Join dann gezeigt. Also da war jetzt so gesehen kein Unterschied bei, ob ich das jetzt da oder da geguckt habe. Man konnte es bei beiden Portalen, sage ich mal, sehen. Ja, was ich mich gerade noch gefragt habe, wo wir jetzt diesen Kinofilm von Lupin Crossover, dass der gezeigt wird, wurden denn auch noch andere Lupin OVAs oder sowas mal gezeigt in Anime Night? Ich hatte mal geguckt, aber jetzt nichts, oder auf Anime jetzt nichts gefunden. Wisst ihr das zufällig? Ansonsten wäre das ja natürlich noch eine Sache, wo ProSiebenMax dann auch das als Einstieg nutzen könnte für die Lupin-Serie, weil da sind ja auch jetzt, so wenn ich das noch richtig im Kopf habe, einige OVAs neu veröffentlicht worden. Aber sind die auch schon alt genug, dass man sie im Fernsehen zeigen könnte? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe es auch nur mit einem halben Ohr mitbekommen, dass von Lupin ganz viel bei Kazé veröffentlicht wurde. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lang das her ist, weil ich das nicht zu 100% auf dem Schirm habe. Aber wäre natürlich ideal, sowas auch in der Kombination zu zeigen. Und ich glaube, dass ProSiebenMax das auch bei Gelegenheit mal machen wird, dass man dann Lupin ganz viel zeigt und dann ja, den Lupin-Crossover-Film dann irgendwie mit verwurstet, sage ich mal. Ja. Gut Ja, also möglich. so alt sind die neuesten, sag ich mal, Lupin-Filme, glaube ich, noch nicht. Das einzige ältere Werk von Lupin ist ja dieses Das Schloss des Cagliostro. Das gab es ja schon sogar vor dem Conan-Crossover. Das ist ja schon, Oh, Alter. ja, also das könnten sie zeigen, wenn man nach dem Alter gehen möchte. Und ich glaube ansonsten, also es wäre schön, wenn sie die anderen Lupin-Filme auch zeigen. Ich hatte mitbekommen, dass die bei Anime On Demand damals zu sehen waren. Jetzt dann hoffentlich auch bei Crunchyroll. Da habe ich leider noch nicht nachgeguckt. Aber es wäre dann auf jeden Fall eine schöne Idee, wenn die dann auch bei ProSiebenMax gezeigt werden, weil die Filme waren auf jeden Fall auch sehr interessant und schön mal zu sehen. Gut, Dann kommen wir zum Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir auch wieder einen Livestream, über den wir jetzt berichten können, denn Egmont Manga machen auch regelmäßig mal Livestreams zu ihren Programmankündigungen. Und da war jetzt in der aktuellen Ausgabe auch ein Segment zu Band 100 von Detektiv Conan dabei, wo der Inhalt der Spezialausgabe vorgestellt wurde. Zur Erinnerung, Detektiv Conan Band 100 erscheint am 10. Mai 2022 in Deutschland. Einmal in der normalen Version für die normalen 6,50 € und einmal in einer Spezialedition für 10 €. Und die wurde jetzt offiziell vorgestellt. Sie wird beinhalten an Extras nebenher eine Grußkarte bzw. eine Postkarte mit Grußworten von Gosho Aoyama, mit vorne ein Con-Motiv halt drauf und hinten was da geschrieben wurde. Dann wird es enthalten ein Stoffarmband, wie man es vielleicht von Anime-Messen oder halt von Konzerten so mäßig kennt, mit dem Detective Conan-Logo, einem Conan-Zeichnung, der den Daumen nach oben hält, und mit der Aufschrift Club 100, um quasi zu zeichnen, wie Marco Walz es im Livestream formuliert hat, um so zu zeigen zu können, ich war dabei. Und das vermutlich größte Extra oder der größte Unterschied zur regulären Version ist, dass es ein spezielles Cover geben wird in Gold. Das wurde im Livestream nur gezeigt. Das ist quasi vorne und auch hinten wohl die Backsteinmauer durch so eine Art Goldfolie ersetzt wurde, die dann golden glänzt. Im Hintergrundfoto sehen wir ein Feuerwerk und vorne ein Conan im Anzug, eine Farbzeichnung von einem alten Shonen Sunday Magazine Cover. Also es sieht ganz anders aus als der reguläre Band 100. Und dieses spezielle Cover ist kein Wendeumschlag. Das wurde explizit so im Livestream gesagt. Das heißt, es ist kein Umschlag, den man abnimmt und darunter ist ein normale Band, sondern das ist einfach komplett so der Band, wie er gedruckt ist. Und wenn man dann den regulären Band haben möchte, dann müsste man ihn sich auch noch normal kaufen, wenn man halt einen normalen Conan-Band mit dem regulären Conan vorne drauf von Band 100 in Japan und dem Foto und der Backsteinmauer, da muss man sich den normalen Band nochmal da zusätzlich kaufen. Oder man kauft sich halt nur eins und dann sieht es im Regal halt irgendwie anders aus. Dieser Umstand, dass es kein Wendecover ist, sondern quasi fest ist in dem Sinne, hat bei einigen Fans für so ein bisschen Unmut gesorgt. Oder auch, wo dann Leute gesagt haben, dann bestelle ich mir lieber die Spezialversion doch nicht und hole mir nur die reguläre Version, damit das halt in meinem Regal gleich aussieht und die Extras locken mich jetzt so nicht so hervor. Also ich würde mir wahrscheinlich eh beide Versionen holen, auch bevor ich die Extras kannte, weil dafür bin ich zu sehr Hardcore-Fan. Aber ich kann die Kritik daran, dass das kein Wendeumschlag ist, kann ich schon verstehen, ehrlich gesagt. Ja, kann ich auch nachvollziehen, weil ja, wir hatten schon öfter die Diskussion mit dem Logo und das ist ja dann jetzt auch nochmal was anderes quasi. Und da hätten sie ja eventuell dieses abnehmbare Cover machen können, so wie das bei den japanischen Bänden der Fall ist. Und darunter wäre dann das reguläre Motiv. Jetzt haben sie es halt so gemacht und ja, muss man halt für sich selber entscheiden, wie kritisch man das halt sieht, wie einheitlich man das haben will oder ob man sagt, Band 100 ist halt was Besonderes, deswegen sieht er auch anders aus, wenn man sich nicht beide Versionen kaufen möchte. Aber ja, muss man halt entsprechend sehen, wie man das am besten für sich löst. Ja, mir geht es ja so wie Lasse, ich bin auch Hardcore-Fan, also ich werde mir natürlich auch beide Versionen holen. Muss aber sagen, ich weiß gar nicht, ist das denn so, wie sagt man, häufig oder gibt es das auch im deutschen Bereich, diese Wendecover? Oder ist das, also im Japanischen kenne ich das auf jeden Fall, ne? Ist ja auch jeder Conan-Band so nochmal umwickelt. Ist das im deutschen Bereich so, weiß nicht, vertreten, weil mir sagt das jetzt so, also auf Anhieb würde mir da jetzt nicht so viel einfallen oder gar nichts einfallen. Deswegen hat da jemand Ahnung, also wie sieht es da im Manga-Bereich aus? Das gibt es schon ab und zu mal. Zum Beispiel von Egmont Manga, wo auch Marco Walz verantwortlich war, gab es bei Chainsaw Man einen separaten Umschlag, der dann so quasi auch ein ganz anderes Motiv hatte. Der war aber auch an Teilen so ein bisschen durchsichtig, also dass man darunter den richtigen Band hatte und dann quasi so mit einem Zusatzmotiv, was man so rüberklappen konnte. Also ist das ist jetzt so das, was mir am präsentesten ist, aber auch abseits davon. Ja doch, bei Egmont Manga, bei To Your Eternity, der Manga-Serie, da gab es einige Bände, die hatten das tatsächlich so in wie in Japan gemacht, dass der dass das farbliche Cover unter so ein Umschlag war und darunter dasselbe Cover in Schwarz-Weiß nochmal war. So ist es ja in Japan auch mit den mit allen Bänden im Prinzip. Und das gab es bei denen sogar in den regulären Bänden. Also ja, also ich vermutlich hätte man das vielleicht irgendwie hingekriegt, glaube ich jetzt schon. Aber man hat sich eben dafür entschieden, nicht das alternative Cover aus Japan umzusetzen, was ja so ein Umschlag war, der ein Magazincover von Gosho Aoyama als Bandcover so umgesetzt hat, sondern hat sich dazu entschieden, so hier eine komplette Eigenkreation hinzulegen. Das war, wie Marco Walz das gesagt hat, eine bewusste Entscheidung im Livestream. Ja. Na okay, also ich habe auch noch mal jetzt in meinem Manga-Regal geguckt, also ich bei Naruto Band 50, das war auch ein Wendecover, und ich muss sagen, persönlich stört mich das nicht so. Also da habe ich jetzt auch, also komplett Naruto durch, ne, und ein Buchrücken ist halt anders, so. Aber ich finde, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil das war halt damals Band 50 war halt ein Meilenstein, und hier ist es jetzt halt bald 100, und ich finde so, wenn du da nach 100 Bänden einmal so ein weiß nicht, das ist ja dann wie so eine Markierung quasi oder eine farbliche Ja, Abgrenzung. sehr gut. Ja, so, ne, also dass du sagst so, wow, so 1 bis 100, peng, und das ist so, bei 100 machen wir mal einen Punkt erstmal und es geht ja noch trotzdem weiter so, ne, also bin ich so ein bisschen, ja, also finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen, persönlich. Also dass ihr jetzt sagt, okay, also was ich eher noch verstehen könnte, wäre, wenn man sagt, die Extras sind mir vielleicht nicht ausreichend, so dass ich deswegen sage, okay, ich hole mir nicht die, oder ich bin nicht bereit, 3,50 € mehr zu bezahlen dafür, so. Das könnte ich noch irgendwie verstehen, aber jetzt zu sagen, ah nee, weil das Cover jetzt gelb ist statt in diesem gewohnten Mauerlook, nee, deswegen kaufe ich mir den jetzt nicht als Special Edition, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich finde es aber in Ordnung, weil dass es das gibt, weil ich finde, wenn man eine bewusste Entscheidung trifft, dann ist es auch gut, wenn man da irgendwie Rückmerkungen oder Anmerkungen von der Seite der Fans bekommt. Weil ich meine, diese Special Edition, die kreiert man ja nicht für sich als, weil man das halt nach Deutschland bringen will, ne? Weil man halt den Content nach Deutschland bringen will. Das macht man ja ausschließlich für die deutschen Fans. Und ich glaube, da ist es halt dann erst recht wichtig, finde ich, dass dann schon irgendwie die Hardcore-Fanbase damit glücklich ist. Ich selber hätte es jetzt auch so gesehen wie du, Johannes, weil dieses Gold eigentlich ja ganz gut zu dem Braun passt, finde ich jetzt persönlich farblich, so dass wenn man das hebt sich jetzt nicht zu extrem ab, dass man so denkt, welche Farbe ist jetzt dazwischen gelandet? Das finde ich passt sogar noch ganz gut, und dann ist es halt wirklich so eine Abgrenzung. Von daher finde ich es da für mich selber auch nicht schlimm. Ich bin mal gespannt, wie sie das Ganze, also wie sich die Kritik am Ende ausübt auf die Verkaufszahlen und ob sie daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Aber auch davon werden wir ja leider wieder nichts mitbekommen. Ich muss gestehen, dass ich dieses, also es gibt ja diese Extra-Goodies, die man halt im Einzelhandel bekommen kann. Und dann gibt es die, die automatisch da mit dabei sind, soweit ich das verstanden habe. Und ich muss gestehen, mich interessiert eigentlich am meisten der Leinbeutel und wenn das Wendeposter. Aber ich finde, manche von den Goodies, die definitiv mit dabei sind, hätten mich jetzt, glaube ich, nicht an für sich dann zum Kauf überzeugt. Ich finde tatsächlich das Cover am Ende am überzeugendsten, dass man halt so ein anderes Cover halt hat. Und da ich mir eh beide Versionen hole, ist das halt für mich dann der Anreiz. Wenn das Cover jetzt nicht anders gewesen wäre und dann nur die Goodies dabei gewesen wären, dann weiß ich nicht, nochmal genau denselben Band wirklich zweimal da stehen zu haben, nur für so ein Stoffarmband, weil ich halte jetzt von Stoffarmbändern tatsächlich persönlich nicht so viel. Die Postkarte ist vielleicht ganz nett, da freue ich mich, glaube ich, schon drüber, aber oh, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich bin gespannt, was man am Ende bekommt im Einzelhandel, was von den Extrasachen. Und ich hoffe, dass ich den Leinbeutel irgendwie bekomme. Wäre zumindest meine Hoffnung. Ja, und ansonsten, ich weiß, wir hatten im letzten Podcast da die Diskussion, weshalb es zu den Verzögerungen kam. Aber ich nehme mal an, dass es an dem Cover-Motiv gelegen haben wird, oder? Das Ja. lag daran, das wurde damals auch schon so Ja, okay. kommuniziert. das hatte ich dann nicht mehr auf dem Schirm. Nee, aber im Endeffekt bin ich froh, ein anderes Cover dazu nochmal zu haben. Ich glaube, das tut dem Verkauf vielleicht auch ganz gut, weil das eher wirklich so ein Feier-Cover ist. Diese angesprochenen Goodies, die man noch im Einzelhandel kriegen kann, das sind nochmal für die, die es nicht wissen. Das ist einmal ein Sticker mit Con und dem Logo, dann ein Leinenbeutel mit dem Logo und der Szene drauf als Motiv, wo Ran zum ersten Mal Conan sieht, aus Kapitel 2. Und dann gibt es ein Wendeposter, wo vorne Conan drauf ist, mit Logo und Conan, der winkt, eine 100 drauf und der typischen Mauer und auf der Rückseite ist Jaiba zu sehen. Und die kann man im Einzelhandel oder auf Fachmessen bekommen oder beziehungsweise halt Publikumsmessen, also sowas wie Dokumi Any Magic etc. etc. Und wie auch im Livestream von Egmont Manga gesagt wurde, wenn euer Fachhandel oder Buchhandel das irgendwie nicht hat, dann kann man wohl auch die Buchhändler ansprechen und ihnen davon irgendwie erzählen und die können das dann bei Egmont Manga problemlos und ohne weitere Kosten wohl bestellen. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Einzelnen abläuft, aber wenn das bei eurem Comic-Händler des Vertrauens, also ich glaube im Fachhandel, im Comicladen hat man wahrscheinlich mehr Erfolg damit als jetzt beim Hugendubel oder so, da kann man bestimmt mal die Leute darauf ansprechen und dann hoffentlich das auch bei sich im Laden irgendwie daran kommen können. Vielleicht noch ein Punkt zu dem Wendecover, der mir noch so irgendwie so eingefallen ist. Also ich hätte so die Kritik daran ein bisschen mehr verstanden, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, es gibt nur diese goldene Version und es gibt nicht die normale Version. Dann hätte ich gesagt, ja, das ist ein Argument, das ist für Sammler, weiß ich nicht, schade, die hätten das gerne alles in dieser Maueroptik. Aber so, dass es ja zwei Versionen gibt, kann man sich ja aussuchen, also welche Optik man dann jetzt da so folgen will. Na, und so eine Postkarte muss man ehrlicherweise auch mal sagen oder so ein Stoffarmband, das wird es dann sicherlich auch mal, na, okay, ja doch, das wird sicherlich auch irgendwie mal auf eBay geben. So, es gibt wahrscheinlich nichts, was dann nicht da irgendwie nochmal nachzukaufen gibt, wenn du sagst, oh, das muss ich aber unbedingt haben, und dann zahle ich dann später nochmal, weiß ich nicht, 10 € nur für die Postkarte und das Ding, aber das Stoffarmband, aber den goldenen Band, den will ich nicht. Okay, dann mach das dann später nochmal irgendwie auf eBay. Aber also, ich finde, das ist jetzt irgendwie nicht das ausschlaggebende Argument zu sagen, nee, deswegen kaufe ich diese Special Edition nicht. Es ist natürlich immer so Geschmackssache, gefällt mir das oder nicht, okay, das kann ich noch verstehen. So, es gefällt mir das Cover insgesamt, so was drauf zu sehen ist, das kann ich auch noch irgendwie verstehen, aber ja, so nur dieser Umstand mit Wendecover oder ja, nein, das ist, glaube ich, nicht dadurch, dass zwei Versionen angeboten werden und man nicht gezwungen ist, diese Golden Edition zu kaufen, finde ich, dass das kein so gutes Argument. Dann würde ich einmal eine News aus der spoilerfreien Zone einfach ganz frech hier nach Deutschland ziehen. Denn auch in Frankreich wurde inzwischen eine Spezialausgabe für Detektiv Conan Band 100 angekündigt. Diese französische Spezialausgabe wird 14,90 € kosten und beinhaltet folgende Extras. Nämlich einmal eine Box, in der man den Band und die ganzen anderen Extras, in denen die enthalten ist. Da ist halt das Detektiv Conan Logo drauf und das 100-Band Jubiläumslogo aus Japan, wo so eine Zeichnung ist von Conan, der halt die 0 von dem 100 hält, was auf einem Kapitelcover basiert, wo er eigentlich Mahjong-Stein gehalten hat und so. Und dann haben die Japaner so irgendwie daraus ein Logo gestaltet mit der 100. Und drin enthalten ist der Band mit einem Wendecover tatsächlich, der diesen bereits angesprochenen japanischen das japanische alternative Cover umsetzt, wo halt die Farbzeichnung von Gosho Aoyama von der Weekly Shonen Sunday Nummer 46 und 47 2021 umgesetzt ist, was veröffentlicht wurde zum Zeitpunkt, als Band 100 in Japan rauskam, wo man halt viele Charaktere aus der Serie sieht, alle also anlässlich der Feierlichkeiten und so. Und das ist umgesetzt als Wendeumschlag und ich nehme dann an, dass auf der anderen Seite halt das reguläre Cover drauf ist. Dann ist in der Box enthalten ein Metallpin mit dem japanischen Logo, dieses angesprochen mit Con und der 100, den man sich halt ans Revers heften kann oder so oder was man auch immer mit dem Metallpin machen will. Drei Lesezeichen in Form eines Schlüssellochs mit Zeichnungen von Con, Akai und Amuro, übernommen von dem Weekly Shonen Sunday Cover und ein Stoffposter. Also sowas, was man sich an die Wand hängen kann, halt aber nicht aus Papier oder so, sondern aus Stoff, im Format 40 mal 60 Zentimeter, was auch Magazincover von Gush Ayam umsetzt, ein Doppelcover mit der Familie Kudo, also Kon, Yukiko und Yusaku, und FBI und Schwarze Organisation, was auf dem Cover der Weekly Shonen Sunday zu sehen war, während ein Fall, der in Band 100 drin ist, im Magazin lief. Also hat man da so den Zusammenhang. Ja, und das ist die französische Spezialausgabe in so einer Box, wie gesagt. 14,90 € wird sie kosten. Der reguläre Band kostet 6,85 € und das wird in Frankreich erscheinen am 17. Juni 2022. Und Feedback, was ich da bisher dazu gehört habe, ist, also von deutschen Fans, die da ein bisschen drauf geguckt haben und gesagt haben, die Franzosen haben schon irgendwie die coolere Spezialausgabe. Und ich will jetzt eigentlich da so irgendwie Verlage so gegeneinander auszuspielen, das ist natürlich auch irgendwie fies, aber wenn ich mir das angucke, das macht schon ein bisschen was mehr her, leider. Muss ich aber auch sagen. Also, als ich es das erste Mal gesehen habe, die französische Ausgabe, dachte ich, oh, das hätte ich auch gerne hier. Oder, oh, vielleicht kriegen wir das ja auch. Und na, dann hatte ich dann nochmal zum Vergleich das Deutsche angeguckt und, ah, nee, das kriegen wir nicht. Und ja, also, so rein vom ersten Blick her hatte ich auch das Gefühl, auch die Franzosen haben aber was Besseres erwischt. Definitiv. Also es ging mir auch genauso. Allein schon diese Box, das ist, denke ich weiß nicht. Also das macht schon was her, so, ne? Und ich glaube nicht, dass das so viel mehr kostet oder so Lesezeichen. Ja, das ist noch ein besseres Beispiel. Da hast du drei Lesezeichen so mit verschiedenen Motiven. Das ist Papier, so, weiß ich nicht. Na gut, wir haben eine Papierknappheit, okay. Aber trotzdem, also macht schon irgendwie mehr her, muss man schon sagen. Und wenn wir uns dann die deutsche Edition angucken, okay, wir haben eine Postkarte da drin. Das ist, hat Wiebke eben auch gesagt, das gefällt ihr sehr gut. Mir gefällt das auch sehr gut. Nur da müssen wir uns auch mal vergegenwärtigen. Es gab ja mal auch diese Aktion, wo man bei einem bestimmten Bestellwert auch schon mal eine Postkarte mitbekommen hatte. Und ja, dann haben wir noch ein Stoffarmband so und dann wird die Luft schon dünner so. Und das ist dann halt doch irgendwie was, wo ich sage, das ist aber dann doch ein bisschen schade, muss ich sagen. Beziehungsweise ich freue mich für die französischen Fans, so kann man das vielleicht auch eher mal sehen, dass die so eine tolle Edition bekommen. Heißt ja nicht, dass unsere jetzt schlecht ist, aber halt im Vergleich vielleicht nicht ganz so gut. Ja, so, das kann man vielleicht so sagen. Und da freue ich mich für die französischen Fans und es ist durchaus irgendwie was, wo ich sage, Frankreich ist jetzt auch nicht so weit weg. Vielleicht kann man die auch hier irgendwie bestellen und sich mal erwerben, weil gerade dieses 40x60 Stoffbusse, also das sieht auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und klar, so jetzt irgendwie so eine Box irgendwie aus Japan zu bestellen, das würde sich jetzt wahrscheinlich nicht lohnen. Ja, die ganze wird durch die halbe Welt geschifft. Aber so, wenn das in Frankreich irgendwie schon da ist, so jetzt von Frankreich hier nach Deutschland das liefern zu lassen, das für den Preis irgendwie, ja, das hätte schon was. Also da bin ich mir überlegen, ob ich das noch mache, weil ich die Edition wirklich sehr cool finde. Und ja, sehe ich so wie ihr, so, also. Die Edition ist auf jeden Fall auch cooler als die deutsche, was nicht heißt, dass die deutsche nicht cool ist oder so, aber ist halt doch cooler. Ich werde mir wahrscheinlich auch die französische Edition zusätzlich zu den deutschen Bänden auch nochmal importieren, weil das ist schon ein ziemlich geiler Inhalt. Und kostet ja halt auch nicht so viel mehr. Also unsere kostet 10 € und die in Frankreich 14,90 €. Und deren regulärer Band kostet sogar auch noch 30 Cent mehr als in Deutschland. Also ja, das ist preistechnisch, kommt man da schon ganz gut weg. Und wie gesagt, also wenn man kann ja inzwischen auch bei Amazon Deutschland Produkte aus Frankreich bestellen oder man geht halt zu Amazon FR und da kann man auch mit seinem deutschen Account sich einloggen und so und mit Amazon Guthaben das alles schon ganz gut regeln. Also da ist die Hürde ja sehr, sehr niedrig, um da sich was aus Frankreich zu bestellen. Und ja, das kann sich bestimmt auch der ein oder andere deutsche Fan, wenn er denn möchte, kommt man da bestimmt gut ran. In Italien, da erscheint der Band am 18. Mai, wird es auch eine Spezialausgabe geben, eine Celebration Edition. Da ist der Inhalt bisher aber noch nicht so angekündigt. Das wird jetzt vielleicht im nächsten Monat kommen. Und wenn wir auch schon über die französische Spezialausgabe berichtet haben, werden wir sicherlich auch nochmal, wenn die das irgendwie ankündigen, über die italienische Ausgabe berichten. So oder so kann man sich auf jeden Fall auf Band 100, glaube ich, freuen. Worauf man sich auch freuen kann, ist in wenigen Wochen schon auf Jaiba den Release des ersten Bandes bei Egmont Manga hier bei uns in Deutschland. Danach soll es ja alle 2 Monate weitergehen. Und zu Jaiba hat Egmont Manga nun eine digitale Leseprobe vorab veröffentlicht. Darin kann man 21 Seiten lesen im Egmont Manga Shop aus dem ersten Kapitel des Bandes und des Manga und sich einen ersten Eindruck machen von der Übersetzung und von der Umsetzung. Einzige Sache, die ich da ein bisschen komisch finde, ist, das erste Kapitel hat insgesamt 23 Seiten Länge. Das heißt, man hört in der Leseprobe im Shop 2 Seiten vor Ende des Kapitels auf, wo ich mir denke, naja, also irgendwie die 2 Seiten hättet ihr doch jetzt auch noch reinpacken können für die Leseprobe. Das ist dann irgendwie, fand ich ein bisschen komisch, aber naja, da kann man sich jedenfalls sich einen Ersteindruck zu Jaiba holen, bevor man sich den Band dann am 11. April im Laden vollständig kaufen kann. Ich habe tatsächlich die Leseprobe nicht gelesen, aber das war auch eine bewusste Entscheidung. Also ich will tatsächlich dann warten, bis ich den gesamten Band habe. Ich glaube, so eine Leseprobe, das ist Gift. Ich weiß nicht, das ist irgendwie Spoiler und du weißt ja dann nicht, wie es weitergeht. Und jetzt, wo du gesagt hattest, das Kapitel ist nicht mal zu Ende, dann war das definitiv die richtige Entscheidung. Dann einfach irgendwo mittendrin aufhören, das fände ich noch schlimmer. Deswegen, also ich will mich da jetzt, naja, was heißt nicht spoilern lassen, aber ich will dann die Vorfreude so lange aufrechterhalten, dass ich den Band dann zack in einem durchlese. Und deswegen habe ich jetzt mich entschieden, noch nicht reinzugucken. Das dann erst, wie gesagt, am 11. April, wenn dann der Band hier erscheint. Aber da freue ich mich dann umso mehr drauf, ne? Vorfreude ist ja auch die schönste Freude, deswegen, ja. Ja, ich habe tatsächlich reingeschaut, weil ich so Jaiba in Bandform noch gar nicht kenne, auch nicht aus Japan und deswegen schon mal so ein bisschen reinschauen wollte. Und ich muss sagen, ja, auch wenn das mit der Entscheidung 2 Seiten weglassen nicht nachvollziehbar ist und komisch ist und auch, ja, Johannes Argument kann ich auch verstehen, dass man so denkt, oh, jetzt habe ich das gelesen, jetzt will ich aber unbedingt den Rest noch haben. Ja. Muss ich sagen, also mich hat die Leseprobe positiv überzeugt. Ich bin gespannt auf den Band und ja, freue mich sehr, wenn der dann da ist und wenn man dann die ganze Geschichte und die weiteren dann Geschichten auch dazu noch lesen kann. Also ich finde, da macht sie einen sehr guten Eindruck und macht Lust darauf, bei Jaiba einzusteigen. Eine Sache, die man durch die Leseprobe noch in Erfahrung bringen konnte, falls man sich das gefragt hat, ist, wie geht Egmont Manga mit den Soundeffekten um? Wir erinnern uns in Detective Conan, bevor es Detective Conan Weekly gab, wurden die Soundeffekte ja immer ausgetauscht. Also wir haben nie japanische Soundeffekte gesehen, sondern immer nur die deutschen, die dann drüber gemacht wurden. Und seitdem es eben Detective Conan Weekly ist, werden die deutschen Soundeffekte so neben die japanischen geschrieben. Und dieses Vorgehen wird jetzt auch sich bei Jaiba beibehalten. Das heißt, wenn der Tiger sich irgendwie aufrappelt, dann sehen wir da japanische Soundeffekte und daneben steht dann auf Deutsch Rappel, Rappel. Und wenn er sich verbeugt, dann steht da Diener, Diener im Deutschen. Statt verbeugt, verbeugt oder so, oder grinst und sowas. Ja, also wenn man da irgendwie gehofft hat, Egmont Manga macht das so wie beim frühen Conan, jetzt auch wieder bei Jaiba und ersetzt die Soundeffekte, nein, das ist jetzt zumindest in der Leseprobe, ich nehme dann ja auch an, auch im fertigen Band, nicht der Fall. Da habe ich tatsächlich auch drauf geachtet, aber muss ich ehrlich sagen, ist jetzt für mich erwartbar gewesen, dass diese Entscheidung, dass man das jetzt nicht übersetzt, wenn man schon in der laufenden Serie dazu übergeht, das zu ändern und das nicht mehr einzudeutschen, so dann bin ich davon ausgegangen, dass man es bei dieser Serie dann, die ja auch Conan-Fans anspricht, dann nicht nochmal ja, eindeutschen wird. Ist natürlich, ich weiß nicht. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, es war ziemlich cool, dass wir das so lange Zeit hatten in Detektiv Conan, aber ich kann auch irgendwo verstehen, dass man sich die Arbeit vielleicht dann für so eine Neuveröffentlichung nicht machen möchte. So, und an dieser Stelle machen wir nochmal einen kleinen Einschub, den wir nach der eigentlichen Podcast-Aufnahme aufgezeichnet haben, denn es ist vor Release des News-Podcasts noch eine exklusive Eilmeldung hineingeflattert, die wir nicht auf nächsten Monat verschieben wollten. Deswegen schalte ich gleich mal live zu unserem Eilmeldungs-Sonderreporter Kevin. Hallo Kevin. Ja, danke, danke, danke. Ich melde mich vom Sonderposten hier in Porada Ninfu und ich habe die folgende Eilmeldung mitgebracht. Die Leser wissen es schon, am Mittwoch haben wir bereits exklusiv vorab berichtet, die Heiji und Casual Selection erscheint im Oktober in Deutschland bei Egmont Manga. Mittlerweile warten wir nur noch auf die offizielle Programmankündigung von Egmont Manga. Vielleicht kam die auch schon raus, vielleicht kommt sie später. Wo sie auf jeden Fall schon steht, die schöne Meldung auf konnenews.org. Nicht wahr, Lasse? Ja, genau. Die Heiji und Casual Selection, ursprünglich rausgekommen damals zu Film 21 im April 2017, also jetzt auch schon ein bisschen was älter. Ich persönlich hätte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass die nochmal zu uns kommt, weil da stehen jetzt andere Sonderbände an und wir hatten spätere Sonderbände jetzt schon vorher bekommen. Aber deswegen hat mich diese Meldung auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Ja, cool. 8 Fälle sind drin. Acht Fälle sind drin. 8,5 Fälle. Ein paar kleine Extras, Zusatzinhalte sind dabei. Kannst du zu den Zusatzinhalten vorab was sagen? Ja, genau. Das sind quasi Fallakten des Oberschülerdetektivs des Westen Heiji Hattori. 3 an der Zahl gibt es. Und die sind so zwischen den Bänden eingestreut. Erzählen sie als Information über die Heiji-Fälle zwischen den ganzen Heiji- und Kasua-Fällen, wo Kasua nicht so eine große Rolle spielt. Tatsächlich die ersten 3 Heiji-Fälle, die vor der Einführung von Kasua spielen, die sind tatsächlich schon noch im Inhaltsverzeichnis und der Band hat im Japanischen wieder so eine Übersichtsseite mit den Charakteren, welche Charaktere alles vorkommen. Und ganz unten am Rand sind so Textboxen da schon, noch im Inhaltsverzeichnis, wo die ersten 3 Fälle, also der Giftmord, Rache für Sherlock Holmes und so, wo das alles zusammengefasst wird. Und dann innerhalb des Bandes nochmal 3 weitere davon, ich nehme an, wo es chronologisch Sinn macht, wo dann die anderen Heiji-Fälle zusammengefasst werden, wo Kasua eher eine kleine Rolle spielt. Also auch eigentlich eine richtig coole Aufmachung dann, ne? Wenn man nochmal eine Zusammenfassung braucht, bevor es dann wirklich in die Tiefe geht mit Heiji und Kasua dann selber. Genau. Inhaltlich enthalten sind, ich würde es nochmal kurz den Inhalt zusammenfassen. Ja, mach gerne, ich freue mich drauf. Einmal natürlich der Introfall von Kasua, der Serienmörder von Osaka. Dann haben wir dann als nächstes der Mord in einem verschlossenen Zimmer. Im Anime ein sehr generischer Titel, das ist der, wo sie in Shibuya, der erst unterwegs sind, und dann wo Kasua eifersüchtig auf Ran ist. Ja, ich gebe zu, der Fall selber ist besser als der Anime-Titel. Ja. Ja, etwas generisch. Dann haben wir noch Geheimnis in Osaka, Teil 1 und 2 quasi aus dem Anime. Das war da ja ein Special, das ist das, wo Heiji da beim Kendo-Turnier weitestgehend alleine ermittelt. Jetzt auch nicht unbedingt der größte Heiji-Kasua-Fall. Ich kann sagen, also ja. Was dafür nicht drin ist, da sind wir jetzt schon drüber, chronologisch, ist der Fall der Sirene. Ich glaube, den kennt jeder deutsche Fan, oder? Also der Fall der Sirene, wenn man das sagt, ja dann... Das fiel mir nur auf, weil in dem Kendo-Fall sagt Heiji ja am Anfang, ich weiß nicht, ob ich den Kendo-Kampf schaffe, weil die Narbe, die du mir auf der Meerjungfraueninsel zugefügt hast, die tut so weh. Und da ist mir gerade aufgefallen, der Meerjungfrauenfall, wo ja auch ein ziemlich starker Heiji-Kasua-Moment drin ist, ist nicht im Band. Dann Heiji Hattori in Lebensgefahr, kennen wir ja noch aus Staffel 5, die beiden eingesperrt in einem, in dem Dachboden. Dann die beiden sehr Fälle. Witzig angefangen hat, ne? Also so ein bisschen so, Ja. Den Gag. Ach, ich fand den gut. Bei mir hat er gewirkt, der Gag. Dann die beiden Fälle, einmal 3 Kapitel, einmal 5 Kapitel, was im Anime ein Special war, 3 Tage mit Heiji Hattori. Also erst der Fall mit diesem drehenden Tempel und dann der Detektiv Koshien-Fall. Die beiden Fälle sind da drin und dann so ein bisschen angerissen. Erst von dem Fall mit dem Detective Boys und der verschlossene Schuppen. Das letzte Kapitel ist davon da, weil da taucht Heiji auch auf und das leitet in den nächsten Fall über. Das ist nämlich der Fall, wo Kasua ihren Glücksbringer verloren hat und die den in Tokio suchen gehen, weil auch Kasua heimlich ein Bild von Heiji da drin hat und den möchte sie natürlich unbedingt wiederhaben. Schockierend. Ja, und dann endet der Band mit einem damals recht neuen Fall, nämlich Konnen und Heiji, Code der Liebe. Das ist der Fall mit dem Drogenaustausch, wo sie am Telefonieren sind in Tokio und in Osaka. Und wo es dann den größeren Moment gibt, wo Heiji den vermeintlichen Drogendealer an die Wand knallt und sagt, Finger weg von meiner Kasua. Und das ist dann natürlich ein relativ passendes Ende für diesen Sonderband. Ja, so ein cooles Ende. Und ja auch, wie du sagtest, ein relativ neuer Fall. Also, der Band kam ja raus, Band 83, 2014 in Japan, 3 Jahre später dann schon gleich im Sonderband verarbeitet und, wie du sagst, passend zum 21. Film, der nun auch schon wieder ein bisschen her ist. Aber ja, ich finde auch unerwartet auf jeden Fall, der Sonderband, aber eine coole Sache. Kann man nehmen, oder? Nehmen wir mit. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, wie gesagt, nicht mehr damit gerechnet, aber ich bin jetzt froh, dass der ja doch noch zu uns nach Deutschland kommt. Das ist natürlich auch immer wieder schön zu sehen, dass Egmont Manga auch die älteren Sonderbände nicht vergessen hat. Ja, vielleicht besteht ja noch Hoffnung für den einen Kidband, ne? Ja. Genau, die Heiji and Kazuha Selection erscheint dann im Oktober in Deutschland. Das vorläufige Cover habt ihr schon auf conannews.org gesehen. Wenn nicht, gerne nachschauen. Auch im Conan-Wiki, gerne nachschauen. Ja, ich denke, das war's für heute erstmal. Okay, prima. Vielen Dank, Kevin. Und wir geben wieder ab zur regulären Aufnahme. Okay, tschüssi. Gut, dann gehen wir über zu dem aktuellen Fall im Detektivkon Weekly. Den hatten wir letzten Monat ja erst so ein bisschen angerissen, weil wir nur die ersten paar Kapitel hatten. Ein Fall, der übrigens komplett pünktlich im Detektivkon Weekly veröffentlicht wurde. Ja. Applaus, Applaus, Applaus. Wir wissen ja schon, Heiji ist von der Partie Kogoro, Kon und Ransit in Kyoto und während Ran und Kazuha auf eine Dessert-Spezialitäten-Tour geführt werden, finden sie raus, ach, wir sind ja eigentlich alle wegen dem Theaterstück hier und der Sponsor ist aber die Oka-Familie, beziehungsweise der Großvater von Momiji Oka und Momiji hat sie so auf diese Tour geschickt, damit Momiji mit Heiji alleine sein kann, während Yuri, ihr Butler, die beiden Mädels halt rumführt, damit Momiji Heiji ganz nahe kommen kann. Und dabei wird der Regisseur getötet und auch Yue Kuro da ist mit dabei, weil er hat Momijis Opa besucht in Kyoto und wurde dann von Momiji gebeten, hey, kommen Sie doch mit und sagen Sie Feedback zum Skript aus Sicht eines Polizisten. Die Ermittlungen sind dann gelaufen im Fall des Regisseurs zusammen mit Kommissar Ayano Koji. Und wir haben erstmals den Namen von seinem Streifenhörnchen erfahren. Es heißt Maru. Und dann wurde im dritten Kapitel des Falls, war ein Drei-Kapitel-Fall, der Fall auch tatsächlich aufgeklärt. Vorher allerdings wurde Heiji nochmal ein bisschen vor Momiji bedrängt. Die hat ihn schon vorher mit ihm so geflirtet, als sie Pizza gegessen haben, wo sie gesagt hat, ach, so schmeckt also Pizza, hat Heiji dann gesagt, ah ja, isst du jetzt einfach wirklich zum ersten Mal Pizza in deinem Leben? Und dann hat sie gesagt, ja, es gibt viele erste Male, die ich noch nicht erlebt habe und ich hätte gern, dass du mir dabei hilfst, Heiji. Und die Implikation von der Aussage fliegt Heiji natürlich vollkommen über den Kopf und er sagt, oh, klar, wenn ich helfen kann. Was natürlich Kazuha schockiert, die dann das fühlt, so wie man das so kennt, anime-technisch, im Lokal auch als Momiji Heijis Arm gegen ihre üppigen Brüste presst, fühlt Kazuha, dass Heiji auf die dunkle Seite der Macht verführt wird, in die Welt der Unsittlichkeiten. Und dann auch bei der Fallauflösung schmeißt sich Momiji wieder ran und will beim Pizzaschneiden helfen mit Heiji und nimmt dafür ein Messer in die Hand, hält die Klinge aber irgendwie in ihre Richtung, das Kon und Heiji, die ja bekanntlicherweise auch sehr, sehr schlechte Köche sind, dass selbst die sagen, oh Gott, die hat noch nie gekocht, und kann bestimmt nicht richtig Pizza schneiden, läuft dann mit dem Messer, rennt die durch die Küche und stolpert damit rum, fällt dann auf Heiji drauf, beziehungsweise ist so über ihn gebeugt und er liegt am Boden und hat, weil er sie irgendwie abfangen wollte, dann aber mit der Hand nicht ihre Schulter erwischt, sondern ihre Brust, die er dann mit dem deutschen Soundeffekt Möp in seiner Hand hält. Ja. Und sie will ihn dann küssen, wenn sie schon mal gerade in dieser Position sind. Aber da ist natürlich wieder der ultimative Kazuha Wingman Conan am Start, der sagt so, ahem, wir haben hier eigentlich noch einen Fall zu lösen. Und Momiji bezeichnet ihn als Spaßverderber in ihren Gedanken oder Spielverderber. Naja. Der Fall wird dann schließlich aufgeklärt. Wir erfahren, dass der Regisseur des Mordopfers ein ganz schön fieser Typ war eigentlich. Huiuiui. Und Kazuha und Ran kommen dann erst ganz am Ende dazu, haben ihre Tour dann irgendwie abgeschlossen und Momiji kann Kazuha noch ein bisschen teasen, ach, ich bin mit Heiji, wir sind uns heute sehr nahe gekommen und Kazuha ist natürlich sauer auf Heiji. Währenddessen belauscht Conan ein Gespräch, denn Yue Kuro da unterhält sich mit dem Butler Mugayori, den er mit dem Namen Sakikabara anspricht und ihm sagt, dass er immer noch seinen Tick hat, dass er sich dauernd umschaut, wenn er aus dem Auto aussteigt und benutzt dafür so einen Polizisten-Slang-Begriff, der ein bisschen altmodisch ist, mehrfach. Und Yuri sagt dann, reden Sie mich nicht mit meinem alten Decknamen an. Dazu muss man wissen, Sakikabara ist wieder so eine Anspielung bei Akai und so, da ist es Mobile Suit Gundam, wo Aoyama so seinen Namen herbenimmt. Bei der ganzen Oka-Sache ist es eine Serie namens Ichizen Oka, eine alte Fernsehserie aus Japan, wo es um einen japanischen Verwalter geht von einer Provinz, der eben Ichizen Oka genannt wurde, weil er in der Provinz Ichizen verantwortlich war. Und dann hatte er einen Freund und der hieß Yuri Sakikabara und wurde gespielt vom Schauspieler Muga Takewaki. Und so wurden halt Momichi Oka und Muga Yuri und Yuris Name war Sakikabara. Also, ne, da haben wir das alles her. Und ja, dadurch, dass sie so altmodischen Polizeislang benutzen, beziehungsweise Kuroda, vermutet Conan erstmals, dass die beiden, also nicht nur Kuroda, sondern auch Yuri, vielleicht was mit der Sicherheitspolizei zu tun haben, weil diese Begriffe, die sie benutzen, ist wohl altmodische Begriffe aus der Sicherheitspolizei. Und Kuroda spricht dann auch an, dass Yuri ja mal den Agenten im Café Poro getroffen hat. Und dann sagt Yuri, ah ja, hier, den blonden Typen, ja, habe ich getroffen. Wirkt irgendwie von seiner Vergangenheit gehemmt, ist aber eigentlich ein guter Typ. Und dann fährt auch noch ein Auto vorbei im ganzen Tatort mit einer Person, die wir nur als Silhouette erkennen. Sie scheint aber relativ alt zu sein, hat einen ausgefallenen Bart und trägt so traditionelle japanische Klamotten, eine große Atemmaske mit Sauerstoffbeatmung. Und der Fahrer sagt dann, da ist irgendwie ein Streifenwagen, ist irgendwas passiert. Und die Silhouette sagt nur, ach, ignorieren Sie das, die Polizei sind doch eigentlich, sind eh alles nur Idioten oder Narren oder wie auch immer man das ausdrücken will. Und ja, das ist natürlich jetzt, hat Gründe gegeben für wilde Spekulationen. Ist das Karasuma, der Boss der schwarzen Organisation? Oder, also das ist das, was die meisten irgendwie sagen. Oder ist das irgendjemand anderes? Ist das ein Red Herring? Was ist das hier am Ende? Und was ist eigentlich mit Yuri jetzt los? Nichts Genaues weiß man noch nicht aktuell. Es hat diesen Fall natürlich aber am Ende nochmal einen ziemlichen Drall gegeben, dass man sagen kann, dieser Fall ist durchaus wichtig und dass Yuri und Momiji wichtig für die Hauptstory sind, wussten wir jetzt schon länger, aber dass jetzt endgültig mal bestätigt wird, dass Yuri tatsächlich nur einen Undercover-Job da hat, um irgendwie vermutlich die Oka-Familie zu beschützen und dann noch diese schattige Person, wer auch immer das sein soll. Es könnte natürlich auch sein, dass er so an Kuroda erinnert als Red Herring und dass es eigentlich jemand anderes ist. Und da hat Gosho Aoyama den Leser natürlich wieder einen ordentlichen Cliffhanger hingelegt, der wahrscheinlich im nächsten Fall gar nicht mehr angeknüpft wird, aber das war doch mal wieder so ein ziemlicher Hype-Moment, als das Kapitel rauskam. Und der nächste Fall hat dann mit den Detective Boys zu tun, wie man es halt klassischerweise kennt, ja. Ja, das kann sein, aber in dem Detective Boys Fall wurde auch die Identität vom Boss enthüllt, also Detective Boys Fälle sind sehr, sehr wichtig. Eine Stadt als Geisel ist auch ein Detective Boys Fall. Also ich will das gar nicht schlecht reden, ich freue mich auch über Detective Boys Fälle tatsächlich, wo die meisten dann aber tatsächlich eher sagen, Detective Boys, muss das jetzt sein, jetzt war es gerade so spannend. Ist ja meistens auch so, dass nach vielen brisanten Fällen mit der schwarzen Organisation dann irgendwelche belanglosen Detective Boys schlafende Sonoko-Fälle kommen oder sonst irgendwas, wo dann alle erstmal, natürlich ist man gehypt und will, dass es weitergeht, aber es ist halt ja auch Stilmittel bei Conan, dass es dann eben ja sehr schnell umschlagen kann zu einem normalen 0815-Fall. Und so wird es hier auch passieren. Also ich glaube auch nicht, dass es daran angeknüpft wird, aber die Spekulationen laufen tatsächlich heiß und ich bin tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gespannt, wann und wie das aufgeklärt wird. Ja, das kann ja nun, denke ich mal, eine Weile dauern. Also als ich das Ende halt sah, dachte ich auch, wow, wer ist jetzt das? Und das ist bestimmt der und jetzt ist die Verbindung noch mit Yuri da und der war irgendwie dann auch da mit involviert, vielleicht in der Sicherheitspolizei und so richtig wow, wow, wow, Hype, Hype, Hype. Und dann aber im selben Atemzug dachte ich halt, gleich, man kennt Aoyama inzwischen seit fast 100 Bänden. Der Weekly-Teil ist ja sogar dann schon in Band 100 oder sogar danach dann schon. Und ich denke, man weiß halt so, ja, es wird zwar erst kommt so der Hype, aber dann flacht es halt auch wieder ab und es geht dann halt nicht gleich mit so den Hype-Kapiteln weiter, was ja im Prinzip auch ja dann eigentlich schade wäre, weil so ist es halt so, dadurch erreicht Conan natürlich auch die entsprechende Länge, dass es eben nicht Hype auf Hype auf Hype geht und wir halt dann entsprechend gleich zum Ende kommen. Also ja, man hat dann erstmal sozusagen jetzt Raum für Spekulationen und Theorien, die man aufstellen kann. Und ja, mal schauen, was uns dann noch so erwartet und wie wichtig diese Informationen sind und wann sie denn dann irgendwann mal wieder aufgegriffen werden und in ferner Zukunft vielleicht aufgeklärt werden. Und ja, ansonsten fand ich das die Geschichte sehr gut. Mir haben die ganzen Anspielungen auch mit der dunklen Seite der Macht und so, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, auch so die lustigen Zwischenszenen dann halt so auch mit Kuro da, wenn er dann so sagt, ja, aber irgendwas riecht hier so ein bisschen nach dir und Ayano Koji zuckt so ein bisschen zusammen. Das war auch sehr schön. Also hat mir sehr gut gefallen, aber wie Lasse auch sagt, halt gerade das Ende hat es dann nochmal stark angehoben. Ja, der Fall hat halt irgendwie super viele Schichten, so, die man unterschiedlich mögen kann. Ich finde jetzt die Momiji-Heihachi-Interaktion jetzt nicht so cool, aber zum Beispiel Kasuan Drang haben mir unglaublich gut gefallen in den Kapiteln. Auch gerade zum Ende hin fand ich Kasua sehr stark im Charakter, weil sie dann irgendwie von diesem Hektischen weggegangen ist und sich dann umentschieden hat und einfach entschieden hat, dass sie Heiji da vertraut. Das fand ich irgendwie cool. Und dann kam dazu jetzt noch die ganzen anderen Sachen, die dann nebenher auch noch, also neben den Sachen, die eh schon neben dem Fall herlaufen, auch noch dann nebenher laufen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Fälle sind mittlerweile stellenweise so verstrickt, dass man wirklich auch Lust bekommt, sie nochmal zu lesen und nochmal zu lesen, um dann das eine wieder rauszulesen und um das andere wieder rauszulesen, um sich mit der Storyline nochmal zu beschäftigen. Das macht das Ganze zwar irgendwo auch sehr anspruchsvoll, also für Fans, die jetzt, sagen wir mal, zum ersten Mal nach 10 Jahren wieder ein Manga in der Hand halten von Detektiv Conan und dazwischen nichts damit zu tun hatten, die werden natürlich vielleicht heillos mit den Charakteren überfordert sein, aber für Leute, die aktiv dabei sind, ist das einfach cool, wie verflochten und verwoben das mittlerweile ist und wie viele Storylines parallel fließen und dann doch alle wieder was miteinander zu tun haben. Das macht halt einfach Spaß. Ich bin auch schon wieder ganz gespannt auf den nächsten Fall. Ich freue mich ja über jedes Kapitel, was rauskommt. Und das wäre jetzt auch quasi so ein halber Cliffhanger für Band 102, weil dieses Kapitel jetzt mit dem Mann am Ende wird das 10. Kapitel in dem Band sein, also relativ zum Schluss, wenn wir den Band dann irgendwann mal kriegen, 2023 oder so. Ja, freue ich mich. Der nächste Fall beginnt am 13. April 2022. Da wird Detective Conan wahrscheinlich auch wieder auf dem Cover der Shonen Sunday zu sehen sein, weil am 15. April startet Film 25 in den Kinos und dafür ist natürlich auch wieder die Promotion-Maschine am Laufen. Und dann mal schauen, was wir da für einen Fall bekommen. Die letzten Jahre hatten wir im April immer eigentlich Rumi Wakasa in einem Fall zu sehen. Also vielleicht kommt die dann auch wieder ins Spiel, weil ihre Rolle in der ganzen Story ist ja auch noch nicht so ganz aufgeklärt. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, mit Detective Conan werden wir im Manga auch weiterhin noch sehr viel Spaß haben. Ja, ich freue mich ja tatsächlich auch, das hat jetzt nichts mit Weekly zu tun, aber dass in Japan die Kapitel von Zero's Tea Time, dass es da mal wieder neuen Content gibt, den wir leider ja nicht aktuell nach Deutschland bekommen, aber da war ja auch recht lange Funkstille und jetzt scheint es wieder da. Ja, gab es, glaube ich, zwei neue Kapitel jetzt und ja, ich hoffe, dass es da auch in Zukunft weitergeht. Ich weiß gar nicht, warum da so eine lange Pause dazwischen war, aber ja, schön, dass es weitergeht. Ja, das ist nicht ganz klar. Also Kapitel 52 und 53 kamen im Juni 2021 und dann war jetzt bis Februar diesen Jahres Funkstille. Erst am 22. Februar diesen Jahres Kapitel 54 und dann jetzt am 16. März Kapitel 55 und dann 30. März Kapitel 56 und eine Woche bevor Conan dann wiederkommt, kommt auch nochmal Zero's Tea Time. Und tatsächlich lief Zero's Tea Time jetzt auch mal. Am 16. März kam Kapitel 55 von Zero's Tea Time zusammen raus im selben Magazin wie Kapitel 1090, obwohl es ja eigentlich seit Jahren die Politik ist, dass man Con und Zero Tea Time nicht zusammen veröffentlicht, sondern halt, dass man sich das so aufteilt, damit man in mehr Magazinen Content im weitesten Sinne hat. Das hat sich dann ja auch irgendwann verabschiedet, weil dann Zero Tea Time bald länger nicht kam und war halt Police Story, aber das kam auch nicht regelmäßig und so. Ja, und jetzt wieder aktiv mehr. Vermutlich, oder beziehungsweise es liegt daran, dass jetzt demnächst der Anime startet, Zwinker. Da kommen wir gleich in der spoilerfreien Zone zu. Aber ja, das ist natürlich schön, dass Zero Tea Time da weitergeht. Und Band 6 gibt immer noch nicht genug Content für Band 6, aber ja, mal schauen, ob das Egmont-Manga-Datum mit 2023, was in ihrem Shop immer noch drin steht, ob die das vielleicht diesmal sogar halten können, wenn der sechste Band irgendwann nochmal kommt. Wir werden das im Auge behalten. Kommen wir nun zur spoilerfreien Zone und wo ich gerade schon den 13. April angesprochen habe, da erscheint auch Detective Conan Band 101 zusammen mit wie immer ganz vielen verschiedenen Büchern, Stadt als Geisel, Anime-Film-Comic-Film 22, Manga-Adaption zu Film 15, Sonderband zu der Polizeiakademie, mit den ganzen Fällen von den Leuten, Super Digest Book 100 Plus und eben auch Band 101 von Detective Conan mit Kapitel 1070 bis 1080. Und dazu wurde jetzt das Cover veröffentlicht, worauf wir Conan sehen in seinem Outfit aus dem Fall Kapitel 1076 bis 1078, Toro Amuro vs. Kaito Kid. Da sehen wir Conan in dem Outfit, der hochguckt in den Himmel, dann eben quasi, so wie er am Ende in dem Fall den Glockenturm hochgeguckt hat. Und im Hintergrund des Bandes sehen wir ein Foto bei Nacht von einem Museum, nämlich dem Städtischen Geschichtsmuseum von der Stadt Niigata in Japan, welches in dem Fall selbst als Vorlage genommen wurde für die Darstellung des Suzuki-Museums in Tokio, wo halt Kaito Kid wieder zugeschlagen hat, wo der ganze Fall spielt. Und darauf bezieht sich dieses Cover mit dem Konnenschriftzug in Grün. Grün-blau mäßig. Ja, das Cover kann man sich bei uns auf dem Blog ansehen oder im ConWiki oder dann sollte der Band irgendwann oder wenn der Band zu uns kommt, dann auch in Deutschland. Wir hatten das ja in den letzten Jahren so, wenn der Band im April rauskommt in Japan, dann kam der im September schon zu uns, dank Weekly. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Verschiebung von Band 100 von April auf Mai jetzt irgendwie was an der möglichen Veränderung für Band 101 ändert, aber vielleicht, die Chancen stehen gut, dass wir den vielleicht noch irgendwann dieses Jahr dann auch in Deutschland bekommen werden. Dann bekommen wir zudem im April ein neues Ending präsentiert. Ending 66 wird stammend von der Band Salt Underground, die wir ja schon mal hatten. Im Anime mit Ending 61, was da lief, Saat Underground, eine Tribute-Band für Saat, die wir aus dem Anime sehr kennen, die ja leider verstorben ist im Mai 2007. Und jetzt mit ihrem neuen Song, ihrer vierten Single, ihrer vierten eigenen Single, Karabo no Kokoro, was auf Deutsch einfach leeres Herz bedeutet, werden sie jetzt mit der Episode am 16. April, was vermutlich die Episode ist, die Bezug hat zum Film, wie immer die übliche Filler-Episode, wird das neue Ending sein. Wir hatten ja seit Dezember 2021, also noch gar nicht so lange, Ending 65 von Breakers oder Breaker Z bekommen, was bis jetzt lief. Und ja, da werden wir dann von den Mädels von Saat Underground schon ein neues Ending zu hören bekommen. Ja, ich finde, Saat Underground macht immer so auch passende Ending-Musik. Also, das Ending 61 war ja auch eher ein bisschen ruhiger und ich glaube, das wird uns jetzt auch hier erwarten, dass wir wieder ein bisschen was Ruhigeres haben und das passt eigentlich immer ganz gut zu einem Ending, wenn dann so der Fall ausklingt, dass man da nicht ins nächste Rockstück oder weiß ich nicht, so in die Action reingeworfen wird, sondern dass dann noch ein bisschen abschließend ja, melodischer zugeht. Das gefällt mir eigentlich immer persönlich immer ganz gut. Von daher freue ich mich schon darauf. Ja, ich bin tatsächlich auch sehr, sehr gespannt, gerade weil ich großer Fan auch von Saat bin und dementsprechend natürlich auch von Saat Underground. Saad, die ja leider verstorben ist, wie Lasse schon erwähnte, hat unter anderem ja mein Lieblings-Opening gesungen, das 22. Aiwa Kurayami no Nakade. Und dementsprechend bin ich auch sehr gespannt jetzt auf das neue Ending. Und ja, wie Johannes auch schon anmerkte, das letzte Ending war sehr, sehr passend und dementsprechend bin ich auch positiv gestimmt für das kommende Ending Nummer 66. Freut mich auch tatsächlich, dass Saad Underground noch etwas beisteuern darf, denn ja, ich glaube, wir hatten es in letzter Zeit auch, dass einige Interpreten ein Lied beisteuern durften und dann in der Versenkung verschwunden sind. Und ja, freut mich tatsächlich, dass es mit Saad Underground nicht passiert und vielleicht wird das ja auch eine Band, die man häufiger dann mal hört, im Bereich der Endings, dass man da nicht nur hat Mai Kuraki und Beast, die sich das so gefühlt abwechseln. Ja, keine Ahnung, wer noch Endings macht, aber gefühlt ist es immer Mai Kuraki und ja, der gleiche Einheitsbrei. Da freue ich mich, wenn man ein bisschen Abwechslung drin ist, auch wenn man ein paar neue Interpreten hat und die auch dann ein bisschen mehr mal beisteuern als nur dann einen Song. Jetzt kommen wir zu einem Block an News, in der es vor allem Bezug zu Film 25 gibt. Einmal wurde Anfang des Monats angekündigt, dass es ein neues TV-Special geben wird. Bevor man jetzt aber Freudensprünge macht, dass es wieder sowas wie Episode 1 gibt oder das Verschwinden des Con Air war. Danach sieht es dieses Mal nicht aus. Es wird eher so ein TV-Special sein im Sinne wie die ganz alten Sachen wie Zeitreise mit den Silberschwingen oder Black History, wo eben im Vorfeld von einem großen Ereignis, diesmal eben 525, Handlung aus dem Anime zusammengefasst wird. Und das ist natürlich eben in Bezug auf 25, wird dieses TV-Special auch am selben Tag laufen, um 21 Uhr, wie der Kinostart, 15. April. Und wird die Beziehung von Sato und Takagi zusammenfassen. Wobei natürlich auch Charaktere aus der Wild Police Story, beziehungsweise halt Charaktere, die dann später in Wild Police Story noch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben und dann auch in Film 25 wichtig sind, werden natürlich auch drin vorkommen, weil das ist ja schon so ein bisschen verzahnt. Im Special zusammengefasst werden die Episoden Der verliebte Kommissar, Love Story im Polizeihauptquartier 4, Eine Stadt als Geisel, Love Story im Polizeihauptquartier 5, Die alte Narbe und die Seele des Polizisten und die lebensgefährliche Liebesserie. Das heißt, wir haben dann beide Küsse von Sato und Takagi wahrscheinlich in diesem Special mit drin enthalten. Natürlich Eine Stadt als Geisel, legendärer Moment. Love Story Polizeihauptquartier 4 ist das, wo sie da in dem Marine- oder also Wasserfreizeitpark da irgendwie sind. Und der verliebte Kommissar und Love Story im Hauptquartier 5 dann eben als so die Hinführung darauf. Und zudem wird es am Ende der Specials eine Szene mit neuer Animation geben, die den Bezug zu Film 25 herstellt, so in etwa wie es auch bei Das scharlachrote Alibi war, wo ja auch nur Zusammenfassung war von alten Episoden, dann eine neue Szene, wo Akai halt zu den Zuschauern sagt, so ja, wir sehen uns bald im Kino, Zwinker. So in dem Sinne werden die das jetzt hier auch scheinbar machen, nur halt diesmal in Form eines TV-Specials und nicht in Form eines Kino-Specials. Ja, stellt sich für mich die Frage, ob wir sowas auch irgendwie nach Deutschland bekommen. Also jetzt, ich denke jetzt gerade so an Streaming oder sowas, ne? Also Crunchyroll, vielleicht Netflix, wer weiß, ob es so ein TV-Special das schaffen würde oder, also diese Form des TV-Specials, hast du ja gesagt, ist ja nicht wie Episode 1 oder auch nicht wie, ja, oder lief ja auch nicht im Kino, ne? Also es ist ja schon nochmal was anderes als jetzt die Scharlachrote Rückkehr, aber ob es dann sowas schaffen würde. Ich weiß nicht, ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie als Simulcast bekommen könnten. Aber ja, ich glaube nicht dran. Ich wundere mich ein bisschen, dass das diesmal dann jetzt ein TV-Special ist und diesmal dann nicht als Kino. Also ich bin da ein bisschen verwundert, warum sie das so unterschiedlich machen im Vergleich zu letztem Jahr. Das scharlachrote Alibi war natürlich auch in Japan ein Testballon, wie das aussieht mit Kinoöffnungen nach der Corona-Pandemie. Ah, okay. Das heißt, da war das auch noch so ein bisschen, dass sie getestet haben, ah, wie viele Leute gehen jetzt ins Kino, wie viel ist auf und so. Und oder, also, es wurde zwar nicht so offensiv kommuniziert, aber na, man hat es, wollte es ursprünglich 3 Wochen laufen lassen und so. Und dann halt vor dem Kinostart dann irgendwie, ich glaube, damit wollten sie schon so testen, vor allem, wie das mit der Kinoschaft aussieht, ob die Leute noch ins Kino gehen. Das heißt, es war wahrscheinlich positiv genug, um dann den Film laufen zu lassen, aber nicht gut genug, um es nochmal zu machen. Scheinbar, ja. Okay. Und natürlich gibt es tendenziell auch ein klitzekleines bisschen weniger Content, weil bei der Akai-Familie haben wir ja so, da haben wir ja vier Charaktere, so, und bei der Polizeikamie haben wir zwar mehr Charaktere, die aber nicht so oft auftreten. Und Sato und Takagi, ja, naja, vielleicht hätte man noch mehr reinnehmen können, aber ja, ist schon, Fans hätte es auch immer noch cool im Kino gefunden. Ich kann aber auch verstehen, dass das als TV-Special vielleicht eher geeignet Ja, ist. es ist halt für uns schade, weil ich glaube, wäre es wieder eine Kinogeschichte gewesen, wäre die Chance hoch, dass wir es eher gekriegt hätten. Und jetzt als TV-Special glaube ich, dass wir es wahrscheinlich nicht zeitnah bekommen werden, glaube ich fast. Aber mal abwarten, es bleibt zu hoffen. Ich glaube, viele wünschen es sich. Und ich persönlich fände es auch cool, das wieder also vor dem Kinofilm zu sehen. Ich fand das beim letzten Mal schon nicht schlecht. Man wird nochmal so auf den aktuellen Stand gebracht. Und gerade so, wenn ich ehrlich bin, bei der Polizeihauptquartiergeschichte, da muss ich gestehen, da habe ich auch nicht immer alles auf dem Schirm, was da passiert ist. Und da finde ich so eine Zusammenfassung ist schon eigentlich ganz cool vor dem Film. Da würde ich mich schon drüber freuen, aber mal schauen, wie es bei so einem TV-Special, ob das überhaupt möglich ist. Ich denke fast nicht. Ja, aber das hatten wir auch bei Scharlachrotes Alibi gedacht, Ja. dass das auf keinen Fall irgendwie klappen wird. Und dann hat es ja doch irgendwie geklappt. Also, ich habe die Hoffnung, also ich habe auch noch die Hoffnung und ich glaube, ich bin vorsichtig optimistisch. Würde ich auch sein, ja. Also ich glaube, da können wir guter Dinge sein. Zumal ich ja meine Hand, glaube ich, auch noch ins Feuer gelegt hatte für einen Sato Takagi-Sonderband. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt überhaupt kommt in Japan. Ja, aber. Es kommt die Polizeiakademie Selection in Japan. Okay, geht es da um Sato und Takagi oder um andere Polizisten? Um die Leute von der Polizeiakademie. Die fünf Also, Freunde, ja. ja, Aber hat man da so viel Content schon genau. im Manga? Puh. Ja, und das ist ja einmal eine Stadt als Geisel. Ja, die Das natürlich, ja. sind und dann der erste Fall von Date, das sind auch nochmal fünf Kapitel. Puh, ja. Dann der Fall von Scotch, natürlich. Das sind dann ja auch nochmal so 3 bis 4 Kapitel oder vielleicht sogar 7, wenn man beide Fälle reinnimmt. Den Sayonara hat man abgedeckt. Ja, und natürlich die Amuro ist natürlich auch dabei. Also den ersten Fall von Amuro nimmt man Ach, ja natürlich mit gut, rein ja. dann. Also ich nehme an, also zumindest man nimmt von den 5 Freunden alle ihre Intro-Fälle. Das ist dann ja schon, also Stadt als Geisel, den von Amuro 3 Kapitel, den von Scotch 3 oder 4, wenn man jetzt den ersten Auftritt. Der war ja in einer Girlband und dann gab es hier nochmal die Bühne des Verrats. Das wären dann ja auch insgesamt 7, wenn man die beide so reinnimmt. Date, wie gesagt, 5. Also ich glaube, da kommt man schon. Es gab auch eine Makoto Selection. Und ich meine, wir haben den besprochen im Podcast und der war ja jetzt auch nicht gerade. Also mehr Content als Makoto kriegen die für die Polizeiakademie Leute im Hauptmanga auch schon Ja, aber hin. man hätte ja auch Sato und Takagi nehmen können, was ja super offensichtlich ist. Stattdessen, na okay, jetzt gibt es ein TV-Special dann zu den beiden und dann für die anderen, die von der Polizeiakademie, ja, da dann den Sonderband. Aber ich hätte es auch schön gefunden, ein Sonderband zu haben mit den ganzen Love-Stories im Polizeihauptquartier, dass man die mal hintereinander packt und man da so ein bisschen, ne, den Übergang hat, was Wiebke ja gerade sagte, dass man da so den Überblick auch teils verloren hat, weil es so viele sind und halt immer kreuz und quer und man da einfach das alles nochmal hintereinander zu sehen, wäre vielleicht nicht Vielleicht. schlecht. Aber war. Vielleicht macht das ja Egmont in einem Deutschland-exklusiven Sonderband so. Ja, weiß nicht, ob ich da daran glaube, aber es ist möglich, ja. Ja, vielleicht, aber da wäre natürlich auch die Gefahr, dass man den Japanern ins Gehege kommt. Nicht, dass man das dann in Deutschland selbst macht und dann irgendwie ein halbes Jahr später bringen die Japaner den eigenen Band raus. Das ist natürlich auch so. Aber gut. Kommen wir zum nächsten Punkt in Bezug auf Film 25. Da gab es nämlich ein neues Fan-Voting, wo My Ideal Bride, also die ideale Braut, gewählt werden sollte im Zuge von Film 25 eben, Halloween-Braut und so. Und da standen zur Auswahl alle weiblichen Charaktere aus Detective Conan, die schon mal in einem Schlüsselloch abgebildet waren, so wie ich das auf der Voting-Seite überblickt habe. Ein paar Tage nach der Ankündigung wurde die Seite aber offline genommen und es gab ein Statement, dass man den Start verschiebt, weil man aktuell daran arbeitet, den Inhalt und den Namen des Projekts zu überarbeiten und angemessener zu gestalten, Zitat, wo man nicht genau gesagt hat, woran das liegt, aber wenn man sich in Social Media umsieht, es gab einiges an Kritik dafür, dass man bei so einem Voting für die ideale Braut, dass man da eben Charaktere wie Ayumi und Ai Haibara mit drin hat, die ja bekanntlich Grundschulalter sind, erste Klasse und so. Und da gab es schon einige, die im Social Media gesagt haben, ist das wirklich so gut, dass man irgendwie ein Grundschulkind als Braut abstimmen kann? Fragezeichen. Und wie gesagt, darauf sind sie nicht direkt eingegangen. Also sie haben nicht direkt gesagt, das ist wegen dieser Kritik, aber wenn sie irgendwie sagen, wir überarbeiten den Inhalt, dass er angemessener ist, dann klingt das für mich indirekt schon so, dass sie es wegen dieser Kritik jetzt überarbeiten und dann zu einem späteren Zeitpunkt an den Start bringen. Ich nehme mal an, sie machen dann da irgendwie aus irgendwie einfach nur Voting euer liebster weiblicher Charakter oder irgendwie die beste Heldin aus Detective Conan oder so oder irgendwie sowas. Und dass man diesen brautmäßigen Bezug dann, der ja durch den Film kommt, im Zuge vom Film, also ich verstehe schon, wie sie das irgendwie drauf gekommen sind. Aber ja, ich glaube, das werden sie dann halt so entschärfen in dem Sinne und so einen generischen lieblingsweiblicher Charakter-Votum machen. Ist vermutlich die richtige Entscheidung, würde ich mal sagen. Ja, was mich wundert oder was man in dem Zusammenhang vielleicht auch kritisieren kann, wenn sie sagen, man kann sich auch Gedanken über den Inhalt machen, ist ja jetzt die Voting zur idealen Braut, aber es gibt ja auch immer einen Bräutigam. Also man hätte da ja auch irgendwie das noch mit einfügen können. Das wäre jetzt so ein Gedanke von mir noch, aber ansonsten kann ich es auch verstehen, dass man das da aus diesen Gründen ja, erstmal vorerst beendet hat, aber ne, wie sagt man, aufgehoben ist nicht, ach, keine Ahnung, ich krieg den Spruch nicht mehr zusammen, aber ihr wisst schon, was ich meine, das ist ja nicht, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, na, oder andersrum, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, naja. Du kriegst es noch hin. Ja, ich weiß nicht. Bis zum nächsten Cast, ja? Im nächsten Cast dann, ja. Also, in diesem Sinne, es wird ja sicherlich dann nochmal eine Art von Voting geben und wenn man das dann irgendwie umgestaltet, dass das dann angemessener ist, dann ist das sicherlich nicht das Verkehrteste. Ja, da würde ich mich auch mit anschließen, also weil ich hatte da auch mal kurz reingeschaut halt auf die Seite und da waren ja, wie Lasse schon sagte, alle weiblichen, ja, Schlüssellochvertreterinnen halt zu sehen und da gab es ja dann auch Maria, die ja auch Grundschülerin ist und dann hatten wir auch die Großmutter, glaube ich, von Yamamura, kann das sein, die da auch mit vertreten ist, also ja, da waren wirklich sehr große Altersspannen zwischen und die alle als Braut zu bezeichnen, ja, ist stimmig zu, also ist eher kritisch, von daher, wenn sie das dann neu veröffentlichen unter dem Titel bester weiblicher Charakter oder Heldin oder keine Ahnung, irgendwie sowas, da denke ich mal, können alle erheblich ruhiger mitschlafen mit dieser Überlegung. Ich fand den Bräutigam-Vorschlag von Johannes vorhin gut, weil, keine Ahnung, irgendwie finde ich, Braut ist ja auch ein, ja, ich weiß nicht, ich finde den Begriff sehr, da hat man irgendwie so sehr viele Stereotype eigentlich im Kopf dazu, finde ich. Ich weiß nicht, ich mochte diese Umfrage-Idee, ich habe es zwar verstanden, aber ich habe tatsächlich noch nicht mal mehr reingeguckt, weil ich irgendwie diese Fragestellung schon komisch fand. Ja, das ist aber vielleicht auch nur mein persönlicher Geschmack. Ich weiß nicht, ja, das, was man da jetzt an anderen Themen nehmen kann, ist natürlich ein bisschen schwierig, um es nicht zu generisch zu machen, um es spezifisch auf den Film anpassend zu machen, ist tatsächlich, also finde ich tatsächlich gar nicht so leicht. Ich habe jetzt auch ein bisschen überlegt und mir fällt auch nichts so Sinnvolles ein. Ja, mal schauen, was sie da machen. Liebster weiblicher Charakter, mit dem man Halloween verbringen würde. Ja, oder Begleitung, die man auf eine Halloween-Feier mitnehmen möchte oder irgendwie sowas. Also. Liebster weiblicher Charakter, mit dem man eine Bombe entschärfen will. Ja, nämlich Maria oder die Oma. Lass uns erstmal einen Tee trinken und dann entscheiden. Nein. Naja, aber erinnere dich daran, die Oma von Yamamura, die ist ja actionmäßig unterwegs mit ihrem Auto. Die, weil sie so viele Actionfilme gesehen hat, heizt sie dann mit ihrem Auto über die Strecken und über die Berge. Also, meinst du, sie hat ich würde die Oma von Yamamura nicht unterschätzen. Meinst du, sie hat in der Zwischenzeit ein paar Bombenentschärfungsfilme gesehen und kann einem da super helfen? Vielleicht war sie damals auch auf der Polizeiakademie und das kriegen wir erst noch zukünftig zu sehen. Vielleicht war sie da irgendwie noch als Seniorin und hat sich da ausbilden lassen neben Matsu da. Also inzwischen traue ich den Leuten von dem Film alles zu. Sie was war die Lehrerin von denen. Ja. Oh ja. Gott, nein, das ist mit der Lehrerin funktioniert das viel zu gut. Das könnte da ja wirklich angehen. Und nein, ganz schnell weg von diesem Thema. hin zu einem Gewinnspiel zu Film 25, was es gab in Japan, beziehungsweise halt weniger Gewinnspiel, sondern so ein, wo man sich bewerben kann, da wird man ausgelost, wo man kann man sich eben bewerben, Einsendungen werden 200 Gruppen, dann jeweils halt Zweiergruppen, also 400 Personen per Los bestimmt, die zu einer Vorpremiere von Film 25 eingeladen werden, die am 5. April 2022 um 18.30 Uhr stattfindet, irgendwo in Tokio, laut Anmeldewebseite. Also das ist dann noch geheimniskrämermäßig abgehalten, aber dann können dann 400 glückliche Fans vorab, 10 Tage vor Kinostart, Film 25 genießen. Und ich nehme mal an, auch wenn sie wahrscheinlich zur Verschwiegenheit verpflichtet werden, werden wir da auf Social Media die ersten Posts sehen, wo der Inhalt des Films ein bisschen genauer erläutert wird. Dann geht die Promo von dem Film noch weiter, denn neben der Tatsache, dass Film 24 eine Woche nach Kinostart seine Free-TV-Premiere hat, zur Unterstützung von Film 25, so war das auch dann bei Film 24, er lief dann eine Woche später Film 23 im Free-TV in Japan und Film 24 läuft dann im Fernsehen und Film 1 bis 23 erscheinen in Japan jetzt bei 3 Streaming-Anbietern, nämlich bei Hulu, DTV, DTV und Unext. Also Japan hat ganz viele Streaming-Anbieter, von denen man auch noch nicht so viel gehört hat. Hulu ist dann auch am ehesten, den man kennt. Hier in Deutschland nicht so sehr, aber aus den USA kennt man ihn vielleicht hierzulande. Ist das ja so, also Hulu gehört zu 98% Disney. Und ich glaube, dann in Deutschland wird Hulu bei Disney Plus integriert, aber in den USA und in Japan sind das eben größere eigene Streaming-Dienste und der reguläre TV-Anime läuft auch schon bei Hulu und auch bei Unext. Und ja, und bei diesen Streaming-Diensten kann man dann demnächst Film 1 bis 23 streamen und wenn man die gestreamt hat, dann hat man vielleicht Bock, ins Kino zu gehen und sich Film 25 anzuschauen. So wahrscheinlich die Logik von den Publishern in Japan. Und dann gibt es auch immer noch die Ausstellung zu den Kinofilmen DetektivCon The Movie, Erinnerung an den Silver Screen, die ja vorher schon angekündigt wurde, hatten wir im Januar die News dazu, dass die in Nihonbashi in Tokio stattfinden wird, vom 30. April bis zum 12. Juni. Jetzt gibt es erste Eindrücke in die Halle, was da so an Installationen aufgewartet sind. Zum Beispiel haben wir im Newsblog verlinkt eine Nachbildung der Szene, wo Ran und Conan sich Rücken an Rücken quasi an der verbogenen Tür in Film 1 sitzen, da wo Shinji seinen Satz sagt, irgendwie, wenn wir sterben, dann sterben wir zusammen. Und dann ist dann so eine Figur von Conan, die da mit der Fliege und dem Kopfverband an der Tür sitzt und man kann sich dann quasi auf die andere Seite der Tür setzen und die Position von Ran einnehmen und sich dann fotografieren lassen und so in dieser Szene, in diesem Szenenbild und so. Und es gibt was zu sehen, es gibt exklusives Merchandise und die Eintrittspreise liegen so bei 1500 bis 2400 Yen. 360 Grad Fotoshow gibt es auch noch, ein Audio-Guide, mit dem man irgendwie Eindrücke vom Kinofilm und irgendwas gesagt bekommt. Video- und Lichteffekte, Shows. Da wird also das ganze Programm aufgefahren, wenn man sich die Geschichte der Kinofilme nochmal ansehen will und dann auch teilweise die Szenen nachspielen lassen will. Ich finde das schon irgendwie niedlich mit dieser, was wir da im Blog als Foto verlinkt haben, dass man diese Film-1-Szene sich dann so fotografieren kann. Ja, ist mega. Also richtig, richtig cool. Falls ich da wäre in Japan momentan, was ich leider nicht bin, würde ich auf jeden Fall hingehen. Also das ist ja sensationell, sich da solche Nachbildungen von Szenen anzugucken und man vielleicht auch dann davor steht und rätseln kann, aus welchem Film kommt das jetzt? Okay, man wird es wahrscheinlich recht schnell erkennen, aber ja, einfach sensationell, da da sein zu können und sich das anschauen zu können, das auch noch nachspielen, nachstellen zu können. Also Wahnsinn. Das ist schon wirklich richtig toll. Aber, ach ja, Corona, Reisen, schade alles. Dann kommen wir weg von Film 25, ja, und kommen zu Zero's Tea Time. Da wurden jetzt im letzten Monat zum Zero's Tea Time Anime der Termin und ein Trailer veröffentlicht zum Start in Japan. In Japan wird der Anime am 4. April starten, bisher wussten wir nur April, auf den üblichen Sendern und am 5. April, dann einen Tag später, beziehungsweise sie laufen so um Mitternacht, beziehungsweise nach Mitternacht. Also die, das ist lustig, da steht halt drin, ja, die erste Folge läuft am 4.4. um 25.30 Uhr. Ja, okay, das ist dann also eigentlich der 5.4. um 1.30 Uhr, oder? Naja, aber die Japaner zählen das irgendwie noch als 4.4., keine Ahnung. Jeweils am 5.4. kommst du dann auf Netflix in Japan, also in Japan ist auch der Streaming-Partner. Im Trailer haben wir einige erste Eindrücke gesehen zu dem Anime und diesen Trailer hat Netflix international, das internationale Netflix, nochmal auch veröffentlicht mit Untertiteln und da ihren weltweiten Streaming-Monat veröffentlicht, nämlich den Juli 2022. Das heißt, wahrscheinlich wird es dann so sein, dass der Anime in Japan dann komplett fertig gelaufen ist und dann erst irgendwie zu Netflix international kommt. Das, was man gemeinhin als Netflix-Jail bezeichnet, also Netflix-Gefängnis, weil die Anime dann nicht simulcastet werden, sondern quasi dann erst später in so einem Blog veröffentlicht werden. Wenn man mit einem VPN auf Netflix Japan geht und da sich den Trailer ansieht, dann gibt es da auch schon deutsche Untertitel. Also das ist alles in Arbeit. Und wir werden dann dementsprechend hier in Deutschland offiziell dann Zero's Tea Time, den Anime, dann im Juli 2022 zu Gesicht bekommen. Voraussichtlich. Ja, ja, finde ich cool, dass es einen internationalen Starttermin jetzt auch gibt, auch für Deutschland. Ich hatte ja im letzten News-Podcast, glaube ich, schon spekuliert, wie man das denn macht, ob es dann Simulcast geben wird. Und jetzt haben wir die Antwort. Ich habe es auch so verstanden wie du, Lasse, dass die gesamte Serie erst dann im japanischen Fernsehen läuft und danach dann tatsächlich bei Netflix international veröffentlicht wird. Wäre ja auch Blödsinn, wenn man, ich sag mal, in Japan die erste Folge im Fernsehen zeigt und dann gleich im gleichen Atemzug dann alle 12 Folgen, wie es dies wahrscheinlich werden. Ich weiß gar nicht, steht das fest? Nee. Aber es. Das steht noch nicht fest. Ja, okay, aber ich vermute mal, es werden 12 Folgen bei aktuellem Umfang des Manga. 24 was, oder 25 in die Richtung wäre wahrscheinlich dann etwas zu viel, schätze ich mal. Wobei man dazu noch sagen muss, es wurden auch die Sendezeiten angegeben und dann wurde, und daraus wird ersichtlich, der Anime wird auf dem Sendeplatz 15 Minuten laufen. Ach. Und okay. Da muss man dann immer noch Werbung und Opening und Ending abziehen. Das heißt, wahrscheinlich wird der wird Zero's Tea Time so ein Anime mit so 10 Minuten, 12 Minuten Episoden. Was relativ üblich ist bei so Slice of Life Comedy Anime, gibt's ja auch mehrere auf Crunchyroll, die dann nur so 12 Minuten lang sind. Aber ja, Zero's Tea Time Anime ist scheinbar nicht, also der Con, zum Vergleich, der Con Anime wird auch immer, ist eine halbe Stunde Sendezeit und da wird dann halt auch abgezogen. Wir wissen ja, wie lang so eine Con-Folge ist und diese Abzüge muss man auch bei Zero's Tea Time machen. Und dann wird es dann eher so Slice of Life mäßig eher kürzere Folgen. Aber ich würde auch mal so von 12 Episoden ausgehen, so ein Standard-Anime-Block. Hm, ja, genau. Dass sie das geordert haben. Ja, und danach kommt dann halt bei Netflix international, was ich auch sehr cool finde, dann ist man ja eigentlich relativ zeitnah noch mit dabei, wenn es jetzt im April startet, dann nehme ich mal an, also ich weiß nicht, wann dann genau die letzte Folge ist und also wann die letzte Folge im japanischen Fernsehen läuft, das ist ja dann eigentlich schon, wenn es wöchentlich ist, müsste es dann ja auch ein Montag sein, nehme ich an, weil es ja am Montag in Japan startet, oder ist es der Dienstag mit der Nachtveröffentlichung? Ja, also dann wäre es die Nacht von Montag auf Dienstag dann quasi. Ah, okay, also es ist quasi Dienstag morgens um 1.30 Uhr, wo die Folge läuft, wenn ich das jetzt richtig, richtig übersetzt habe. Also Montag 25.30 Uhr. Ja, und dann wird wahrscheinlich irgendwann im Juli die letzte Folge am Montag laufen und wahrscheinlich wird man dann am keine Ahnung, was, Freitag oder Samstag die Folgen dann bei Netflix online stellen alle. Oder direkt am Dienstag noch, das kann natürlich auch passieren. Ja, mal sehen, wann der genaue Termin dann sein wird. Aber cool, dass es so zeitnah passiert. Ja. Das wäre dann am 20. Juni, wenn das wöchentlich 12 Folgen durchläuft und dann vorbei ist, dann wäre der Zeus Tea Time Anime dann an dem Tag im Juni vorbei. Okay, ja, dann ist ja doch ein bisschen Puffer da, ne? Also, ja. Sind da noch irgendwelche Feiertage vielleicht, weswegen das übersprungen werden könnte, ne? Weiß ich gar nicht. Also, könnte ja vielleicht sein. Im Mai ist das keiner der Montage, wenn ich das richtig sehe. Im April auch nicht. Wir haben ja jetzt mit der Golden Week, die Golden Week ist ja um die Feiertage rumgestrickt, also Showa-Tag, Verfassungstag, Kindertag und so. Aber nee, das sind nicht die Montage. Das fällt alles nicht auf Montag dieses Jahr. Na dann, schauen wir mal. Zudem gleichzeitig gab es noch eine Meldung zum Zeus Tea Time Manga, der jetzt öfter veröffentlicht wird wieder, wie Philipp schon richtig gesagt hat. Und dann wurde jetzt enthüllt im aktuellsten Kapitel 56 und einen Tag zuvor auch auf offiziellen Twitter-Account, dass die ersten 5 Bände des Manga inzwischen über 3 Millionen Exemplare im Umlauf haben. Zum Start, zur Veröffentlichung von Band 5 waren das noch 2,7 Millionen, wobei die Start-Erstauflage von Band 5 da schon mit drin war, weil im Umlauf heißt dann immer, dass es sich danach richtet, wie viele Exemplare bei Auflagen gedruckt wurden und nicht wie viele genau verkauft wurden. Das heißt, wenn ein neuer Band eine Angabe hat, wie viele Exemplare im Umlauf sind, ist die Erstauflage von diesem Band dann immer schon mit drin. Und jetzt eben seit dem Release haben sie scheinbar nochmal nachgedruckt und da sind jetzt insgesamt 3 Millionen Exemplare des Manga digital und physisch im Umlauf, wo man sich schon fragen kann, wie viel Sinn macht es da, digital und physisch zusammenzurechnen, wenn wir von Umlaufauflagen reden, weil hat digital eine Auflage? Ja, eigentlich nicht. Aber naja, über 3 Millionen. Schöne Marke für Zeus Tea Time jetzt. Kurz vor Anime-Start muss man sehen, vielleicht geht das ja auch noch nach oben. Also dieser typische Anime-Boost kann bei Zeus Tea Time natürlich auch immer noch passieren. Und dann könnten wir vielleicht bald schon neue Meldung haben, aber dafür, dass es nur 5 Bände hat, ist das ja schon, andererseits nur 5 Bände, aber dafür Spin-off von einer sehr erfolgreichen Serie, aber ja, auf jeden Fall sicherlich eine sehr tolle Meldung für Fans von Zeus Tea Time und den Mangaka Takahiro Arai. Und ich glaube, die 3 Millionen ist ja auch die Zahl, die beim deutschen Detective Conan Manga aktuell gilt, wenn mich nicht alles täuscht, dass wir über 3 Millionen Exemplare hierzulande im Verkauf haben. Im Umlauf, nicht im Verkauf. Nee, inzwischen sind wir bei 3,75 Millionen. Das hatte Manga Passion im Dezember 2020 berichtet. Ach, okay, 3,75. Ja, dann sind wir in Deutschland noch vor dem japanischen Zeus Tea Time Manga, aber es zeigt natürlich auch mal wieder, was in Japan verkauft wird. Der Conan Manga ist ja noch viel weiter oben und allein das Spin-off hat in Japan fast so viel wie hierzulande die Hauptserie, wahrscheinlich auch sogar gerechnet mit allen Sonderbänden und Anime-Film-Comics und Short-Stories on top. Also, ja, absoluter Wahnsinn. 3 Millionen ist echt eine Knallerzahl und ja, kann man tatsächlich stolz drauf sein. Das andere Spin-off Hani no Hanzawa-san, das hat jetzt keine neue Zahl bekommen, hatte aber damals im Oktober auch schon 2 Millionen. Also wenn wir die beiden Spin-offs zusammenrechnen, dann sind wir da deutlich über dem, was hier in Deutschland umgesetzt wird, weil der Buchmarkt, das ist in Japan einfach ein anderes Level. Also ich meine, ein Conan-Band, 500.000 bis 600.000 verkaufte Bücher, da träumt man in Deutschland von. Und jetzt irgendwie, Carlsen hat jetzt gesagt, dass Tokyo Revengers, das ist ja so eine Hype-Serie durch den Anime auch, dass die jetzt eine Startauflage von 70.000 Exemplaren bekommen in Deutschland, was eine der größten Startauflagen des Verlags ist seit Dragon Ball, seit dem Start von Dragon Ball. Und wenn man diese Dimension sieht, dass man da sagt, boah, 70.000 ist ein krasses Statement und ein krasser Meilenstein, dass ein Manga zum Start so viel Auflage bekommt, da kann man da, glaube ich, sehen, in was für Dimensionen wir hier in Deutschland dann mit zu tun haben im Vergleich zu Japan. Ja, ich glaube, ein Conan-Band in Japan startet ja immer mit ungefähr 400.000, 500.000 verkauften Bänden. als außerhalb von Band 100. Also, ja, um das in Relation zu setzen. Also der Conan-Manga in Deutschland, der wird natürlich die 70.000 dann auch nicht knacken. Der wird irgendwo darunter liegen, halt bei der normalen Auflage. Und dann wird in Japan aktuell auch ein Jubiläum gefeiert, während wir hier in Deutschland 14 Jahre Conan-Wiki feiern, wird in Japan aktuell das 15. Jubiläum der Gosho Aoyama Manga Factory gefeiert, nicht wahr, Philipp? Ja, dazu habe ich dann tatsächlich auch eine News verfasst bei uns im Newsblog. Ja, seit dem 18. März 2007 schon kann man die Gosho Aoyama Manga Factory im japanischen Conan Town besuchen. Ich war ja tatsächlich auch schon dort bei meinem Besuch in Japan 2019. Kann es auch weiterhin nur jedem Fan ans Herz legen, da vorbeizuschauen, sowohl in Conan Town als auch in der Gosho Aoyama Manga Factory. Jetzt hat man 15 Jahre Jubiläum gefeiert, was wirklich eine ja, langes Bestehen auch tatsächlich ist, wenn man bedenkt, dass unser Conan-Wiki nur 14 Jahre besteht aktuell. Ja, 1,4 Millionen Besucher hatte man, darüber hatten wir auch schon berichtet. Und der Direktor der Gosho Aoyama Manga Factory, Toshimitsu Ishida, der wird in den Ruhestand verabschiedet, beziehungsweise wenn ihr diesen News-Podcast hört, wurde er schon in den News-Podcast verabschiedet, genau. Er wurde in den Ruhestand verabschiedet. Er kann natürlich auch sehr gerne mal bei uns im Podcast vorbeischauen, wenn er denn möchte und ja, wir uns auf eine gemeinsame Sprache einigen könnten. Wahrscheinlich wäre es dann Englisch, sofern er des Englischen mächtig ist. Ja, und wir ja, uns auf eine gemeinsame Uhrzeit auch einigen könnten. Das steht natürlich auch noch dem im Weg. Ja, Du, ich glaube, wenn genau. der kommt, dann stehst du freiwillig hier nachts um 3 am Podcast-Tisch. Würde ich auch tatsächlich machen, ja. Ja, und zu Ehren dieses 15-jährigen Jubiläums gab es auch eine neue Zeichnung von Gosho Aoyama, die sogar an der Außenwand der Gosho Aoyama Manga Factory angebracht wurde. Ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher, ob da vorher eine Zeichnung angebracht war, da wo die jetzt zu finden ist, von vornehmlich weiblichen Charakteren aus Detective Conan, nämlich Masumi, Sonoko, Momiji, Ran und Kazuha und natürlich Conan mit am Start. Conan hier als Weiberheld quasi. Und wenn man jetzt zur Gosho Aoyama Manga Factory läuft, von der Straße Conan Street eben in Richtung des Museums, dann sieht man direkt diese Zeichnung. Und neben der Zeichnung gibt es auch noch ein kleines Grußwort von Gosho Aoyama, was an der Wand auch mithängt. Also tatsächlich sehr, sehr schön zum 15-jährigen Jubiläum. Ich denke, das kann dann eine ganze Zeit lang hängen bleiben. Vielleicht gibt es dann ja zum 20-jährigen Jubiläum ein Update davon, von dieser Zeichnung. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön und auch Gratulation zu diesem Jubiläum. Freut mich sehr, dass das Museum Bestand hat und weiterhin aktiv ist. Da gibt es ja, wie ich auch schon, glaube ich, mehrfach sagte, immer mal Aktion hier, mal Aktion da. Ich glaube, jetzt auch zum 15-jährigen Jubiläum gab es eine Aktion, wo eine Wand aufgestellt wurde im Museum, wo man halt seine Grußbotschaften dahin kritzeln konnte. Also ja, sehr, sehr schön. Und ja, genau. Gut, damit kommen wir zum Segment Anime in Japan und da haben wir diesen Monat, huch, wir sind ja fast komplett blank. Letzten Monat hatten wir schon wenig, zwei Episoden, zwei Filler-Episoden. Diesmal haben wir nur eine Episode, dafür ist es ja eine Art Manga-Umsetzung, Wild Police Story eben. Episode 1038, Wild Police Story Case Wataru Date, adaptiert aus Band 1 von Wild Police Story, dem Spin-off. Und über diese Episode erzählt uns jetzt Olli noch mal. Ja, die Episode wird auch wieder von Conan eingeleitet und ja, wird direkt gesagt, in Bezug zur anderen Episode von Matsuda, die wir hatten. Seitdem ist ein Monat vergangen und ja, das merkt man eigentlich auch, fand ich direkt, denn wir sind beim, ja, Saubermachen des Schulhofs, sage ich mal, oder so. Und man merkt direkt, dass halt Toru und Jinpei, die sich ja in der ersten Episode so gar nicht leiden konnten, die sind auf einmal die dicksten Freunde geworden, was eben ja den anderen auch auffällt. Und naja, dann sind sie halt erstmal so ein bisschen bei der Aktion, ja, sauberer Schulhof, sage ich mal, machen dann da so ein bisschen Zeugs, machen das dann sauber und dann geschehen so ein paar alltägliche Dinge noch und dann wird eine Schülerin, kommt dann eben zu Hagiwara, der ja sehr beliebt ist und dann sagen sie dann, ja, wir haben bald eine Party und bring doch ein paar nette männliche Kollegen und so mit und ja, so das typische Alltagsgeschehen dann halt. Und damit geht es dann eben halt auch weiter, dass sie dann in der Mensa sitzen und dann dort ihr Mahl einnehmen. Und ja, dann kriegen wir noch so mit, dass Toro halt öfter so als Ausländer angesehen wird, weil er eben ein bisschen anders aussieht. Und dann denkt man aber automatisch, denken die Leute so, oh, er kann bestimmt gut Englisch, vielleicht könnte er mir Nachhilfe geben. Und Date stößt das Thema so ein bisschen sauer auf und er geht dann die Leute immer direkt an. Ja, man soll die Leute doch nicht nach dem Aussehen beurteilen. Und ja, ist er so ein bisschen harsch unterwegs. Und ja, anschließend sind wir dann auch harsch unterwegs in der Kendo-Trainingseinheit der Schule sozusagen, wo die Leute in ihrer Montur gegeneinander antreten. Und ja, Date ist der ungeschlagene Champion, hat schon 10 Mitschüler sozusagen besiegt, ist ungeschlagen und dann tritt er gegen Amuro an. Und dann wetten seine anderen Kollegen dann so drauf, wer denn da gewinnen könnte. Und dann wird eben gesagt, ja, der eine wettet auf Date, der andere auf Amuro. Und dann wird eben gesagt, ja, dass Amuro mit Leichtigkeit gewinnen wird, weil nämlich, ich glaube, Jinpei war es, der hat ja auch gegen Date gekämpft, dass er das Knie von Date leicht angeschlagen hat. Und wenn Toro dann da drauf haut, dann hat er natürlich automatisch gewonnen. Und wir sehen dann die Szene entsprechend auch. Aber bevor es dazu kommt, fängt Toro an zu zögern. Und Date zögert natürlich nicht und kann den Kampf für sich entscheiden. Und ja, dann ist der Kampf sozusagen entschieden. Und die anderen Jungs sagen dann halt, ja, dann lass uns doch noch irgendwo hingehen, was wir denn so machen wollen. Und dann, ja, ist der eine halt ja sehr maschinenaffin. Ich habe jetzt gerade vergessen, wer war doch mal der maschinenaffin von den 5 Leuten. Man muss ja die Namen hier alle behalten. Matsuda, ne? Ja, Matsuda ist der. Und der sagt halt, ja, lass uns doch hier so ein Auto- oder Motorradhändler eben besuchen. Und dann beschließt er halt mit Hiromitsu und Kenji dann da zusammen halt hinzugehen. Und dann kommt es halt noch so, das kommt erst später, wenn sie in dem Laden sind. Jetzt kommt dann auf jeden Fall die Erwähnung einer Person, die wohl in diesem Laden war, die so ein Tattoo hatte, was wie so ein Trichter oder Kelch aussah, was eben Hiromitsu, ja, stark provoziert oder in so eine Art Schockstarre versetzt oder wie man es auch immer beschreiben will, weil er sich natürlich an, ja, die Szene aus der ersten Episode erinnert, wo seine Eltern ermordet wurden, und der hat wohl auch so ein Tattoo gehabt, der Täter da. Und ja, dann ist er ganz aufgeregt und will unbedingt wissen, wer war das und wie und was, und da kann dann aber nichts zu Genaues gesagt werden, aber dann wird halt gesagt, ja, wenn wir da was rausfinden wollen, dann gehen wir da doch einfach mal hin. Und deswegen gehen die drei dann da halt später auch hin. Und in der Zwischenzeit, gibt es dann noch so ein Wortgefecht mit Toru und Date, weil Date eben ja gemerkt hat, dass Toro in dem Kampf halt gezögert hat, ihn an seiner empfindlichen Stelle zu treffen, und geht ihn dann halt ziemlich harsch an und sagt, ja, er darf auch in seiner späteren Dienstausübung nicht zögern, weil dann überwältigen ihn die Verbrecher ganz leicht, und ja, das geht halt als Polizist nicht. Und ja, später denkt Toro dann da abends auch noch über die Worte halt drüber nach in seinem Zimmer, und dann kommen halt die drei, die den Motorradladen aufsuchen wollen, kurz vor, bei ihm vorbei, sagen, hey, wir wollen losgehen, willst du mitkommen? Und er sagt, nee, ich bleibe lieber hier, denk noch ein bisschen nach. Jo, alles klar, dann gehen die halt los. Dann fällt Toro aber ein, oh, wenn die unterwegs sind, ich habe noch Zahnpasta, die brauche ich. Ja, aber sie sind halt schon weg. Und dann muss er halt selber noch mal los und trifft vor der Polizeiakademie dann auf Date, und Date entschuldigt sich dann bei ihm, dass er ihn halt so direkt harsch mit seinen Worten angegriffen hat. Und ja, dann erfahren wir sozusagen Dates Geschichte, die Hintergrundgeschichte halt, was er damals erlebt hat in einem Supermarkt mit seinem Vater, der halt auch Polizist war und eher schmächtig halt aussah. Und um halt so ein bisschen draufgängerischer zu wirken, hat er eben diesen Zahnstocher im Mund gehabt, den ja Date auch im Mund halt hatte. Und ja, dann erfahren wir halt, dass der Supermarkt damals überfallen wurde von einem Verbrecher. Und Date als kleiner Junge dachte halt, boah, Vater ist Polizist, ne, der zeigt es dem so richtig. Aber stattdessen wirft er sich vor dem Verbrecher auf die Knie und bittet ihn, nur seine Geldbörse zu nehmen, alle anderen zu verschonen, und macht sich da richtig klein. Und dann wird er von dem halt übelst zusammengetreten. Und ja, Date, also klein Date, der Junge, den riecht das so richtig auf. Und dann sagt er halt, macht den Täter da so richtig an und sagt, nein, mein Vater ist Polizist, der macht dich halt richtig fertig. Und ja, provoziert den dann halt noch mehr. Und naja, letztendlich landet sein Vater dann eben entsprechend im Krankenhaus, muss deswegen auch den Dienst quittieren. Und ja, das hat Date halt seit damals nicht überwunden, dass halt sein Vater nicht den starken Mann halt gemacht hat und den überwältigt hat. Und deswegen ist er halt selber so ein draufgängerischer Typ geworden, der halt, ja, sehr stark ist. Wir haben es gesehen, er hat alle 10 Kämpfe ungeschlagen überstanden und ja, 11 dann ja mit Amuro den auch platt gemacht hat. Und ja, dann gehen sie halt, inzwischen sind sie dann in dem Kombini-Store angekommen, erledigen da ihre Einkäufe und dann, ja, geschieht es quasi parallel wie damals, denn es kommen plötzlich 2 Räuber rein, wollen den Laden überfallen und ja, dann machen sie halt erstmal so einen Warnschuss und dann sollen sich alle hinsetzen und dann, ja, besprechen sich so ganz heimlich Toru und Date und sagen, ja, die sind 2, wir sind 2, wir kriegen das hin, wir überwältigen die und ja, dann kriegen wir das halt hin. Und dann kommt aber so ein Dritter plötzlich von hinten und ja, schlägt die da sozusagen mit seinem Gewehr so ein bisschen auf den Kopf oder so und sagt halt, ihr macht keine Dummheiten. Und ja, plötzlich können die beiden nichts mehr machen und ja, es werden auch irgendwie immer mehr Verbrecher und dann wird halt der gesamte Laden, sag ich mal, alle werden irgendwie als Geisel genommen und dann in dem Lagerschuppen hinten eingesperrt und die Verbrecher wollen halt dann später, wenn die Geldlieferung für die Kasse kommt, die wollen die dann halt mitnehmen. Und ja, so sitzen die beiden Freunde halt in dem Laden fest und in der Zwischenzeit sind halt die anderen 3 in diesem Bikerladen gewesen und haben da versucht, so ein bisschen was rauszufinden über den besagten Mann, haben da aber nicht wirklich viel ermitteln können. Und ja, als sie dann nach Hause gehen, sozusagen, kommen sie eben an dem besagten Kombini vorbei und ja, um sozusagen auf seine Situation aufmerksam zu machen, hat sich Amuro da was Raffiniertes ausgedacht und ja, hinterlässt sozusagen eine Nachricht. Und ob die 3 Kollegen das erkennen werden, das werde ich an dieser Stelle aus spoilertechnischen Gründen mal außen vor lassen, damit ihr gespannt auf die Episode sein könnt und euch dann die gerne auch selber nochmal anseht. Denn ja, die spannende Frage bleibt halt, kommen die Räuber mit ihrem Geld davon? Werden die Leute alle überleben? Gibt es Verletzte? Was halt alles in so einer Situation passieren kann. Also ja, von daher beende ich an dieser Stelle die Ausführung, bedanke mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr jetzt euch die Episode ansehen wollt nach der spannenden Zusammenfassung, wie ich doch finde. Also so spannend, wie du es zusammengefasst hast, war es tatsächlich für mich aus. Ich muss sagen, ich habe etwas für mich bemerkt. Und zwar, so sehr mir die Manga-Umsetzungen auch Spaß machen im Anime, so sehr geht manchmal für mich ein Spannungsaspekt flöten, weil ich die Geschichte ja schon kenne. Und bei Wild Police Story, wo ich den Manga dazu nicht kenne, habe ich diesen Fakt halt nicht. Und ich merke, dass es mir unglaublich Spaß macht, das Ganze halt mehr einfach anzuschauen, weil es einen guten Flow hat, anders als Filler-Episoden manchmal. Es hat eine spannende Geschichte, die es erzählt, und es macht auch in der Gesamt, also es ist auch insgesamt eine gute Story, weil es gibt immer den akuten Fall und dann gibt es diese Gesamtstory, die über allem schwebt. Es macht einfach Spaß, sich das Ganze anzugucken. Das sticht halt nochmal hervor. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe oder ich es einfach schon wieder vergessen habe von der ersten Folge, aber ich fand den Zeichenstil oder die grafische Umsetzung ein bisschen anders, mehr schattenlastiger gefühlt. Ich weiß nicht, man das so sagt oder was da anders ist und ob das in der ersten Folge schon so war. Aber mir gefällt das persönlich sehr, sehr. Da wurde in meinen Augen viel Mühe in die Animation im Vergleich zu vielen Episoden auch gesteckt. Das macht zusätzlich dann nochmal Spaß zu schauen. Also es ist einfach eine qualitativ hohe Folge, hochwertige Folge. Und ja, im Endeffekt hatte ich einfach Spaß beim Gucken und würde sie, glaube ich, auch noch ein zweites Mal schauen. Ich war ja sehr kritisch bei Wild Police Story Folge 1, was vor allem mit dem Inhalt zusammenhängt. Also animationstechnisch sieht es besser aus als so eine normale Folge. In diese Episode hat mir besser gefallen an sich, weil ich finde, dass das, was wir jetzt bei Date zusätzlich an Infos bekommen, sich nicht so sehr mit dem Date beißt, wie er später ist, wie das bei Matsuda der Fall war. Ich war ja sehr kritisch über diese Darstellung von Matsuda. Ich finde, bei Date hat sich das viel mehr eingefügt in das, was Date ausmacht, und auch diese Einblicke mit seinem Vater und dass er halt als Team-Captain sich so vor sein Team stellt und dann irgendwie, wenn jemand seinen Untergebenen quasi oder beziehungsweise seinen Kollegen Amuro dann irgendwie disrespektiert, dass er dann dazwischen geht und so. Ich finde, das hat sich viel besser eingefügt in das, was Date ist, im Vergleich zu dem, wie das bei Matsuda war. Aber ansonsten inhaltlich fand ich es eher diese ganze Sache mit dem Überfall da und mit dem, dass das so eine Parallele ist, das hat bei mir nicht so gut funktioniert. Ich fand das nicht so spannend. Und ich habe es ja damals im Manga gelesen, wo man tatsächlich auch noch einen Cliffhanger hatte. Da waren das ja 3 Kapitel. Das heißt, man hatte da vor der Auflösung dann auch einen Cliffhanger mit einer Woche. Das hat es für mich aber nicht unbedingt spannender gemacht. Also es hat trotzdem nicht so gut funktioniert für mich. Ja, aber zumindest diese Sache mit den charakterlichen Sachen zu Date ist, fand ich immerhin ein bisschen besser als das, was da beim Matsuda dazu gestrickt wurde. Also ich persönlich fand die zweite Episode ja auch besser als die erste. Und ich fand, die Geschichte hier war wesentlich flüssiger. Also ich fand das sehr spannend, dem Ganzen zu folgen. Auch die Parallele mit dem Fall vom Vater und dem jetzt halt vom Sohn, sage ich mal. Also ich fand das persönlich jetzt nicht störend. Also ich fand das sehr gut. Gerade auch dann eben die entsprechenden Hintergrundinformationen und die wahren, ja, Gesichtspunkte, wie sich das da alles ereignet hat mit den Gründen und so. Also ich fand das wirklich sehr gut und bei mir kam in der Episode auch keine Langeweile auf. Also ich fand das sehr spannend zu sehen. Wie gesagt, für mich ist es das erste Mal, dass ich die Episode gesehen habe. Ich kenne den Manga halt auch nicht. Vielleicht hat mich das deshalb so ein bisschen mehr catch die Story von der Spannung her. Und ja, fand ich sehr gut, auch wie die alle halt irgendwie so zusammen gespielt haben. Und ja, also mir hat die Episode sehr gut gefallen und ich würde sie mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal angucken. Tja, und wie gesagt, wir stehen jetzt für den Rest blank da. Wir haben nur diese eine Episode zu besprechen, denn wie, glaube ich, schon im letzten News-Podcast auch schon bekannt war, liefen jetzt, beziehungsweise laufen immer noch Remaster-Episoden zu Eine Stadt als Geisel, was dann jetzt aufgeteilt wird. In Japan lief das ja als Special ursprünglich und dann 2004 wurde es dann auch nochmal neu ausgestrahlt, auch wieder als Special. Jetzt wird es aber in 4 Teilen aufgeteilt, also quasi so, wie wir das damals in Deutschland auch erlebt haben. Kriegen die Japaner mal so einen klitzekleinen Eindruck, wie das bei uns so war. Und dann am 19. und 26. April und März und jetzt am 2. April schon gelaufen, Eine Stadt als Geisel halt 1 bis 3. Und dann folgt noch am 9. April Stadt als Geisel 4. Und dann wahrscheinlich, wie schon erwähnt, am 16. April die Filler-Folge, die Bezug hat zum Film. Dazu startet dann auch das neue Ending 66. Wird dann wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich wird es dann die Filler-Folge sein in dem Sinne. Und was dann am 23. und am 30. April passiert, ist noch nicht bekannt bisher. Vielleicht kommt da dann auch Wild Police Story wieder, weil wir haben ja jetzt diese kuriose Situation, dass Wild Police Story noch nicht abgeschlossen ist im Anime, bevor der Film startet. Also vielleicht kommt das dann jetzt noch im April danach. Oder vielleicht kommt auch schon am 16. April statt dem Filler, der einen Bezug zu dem Film hat, dann stattdessen eine Folge Wild Police Story vielleicht. Oder auch nicht. Also das ist jetzt komplette Spekulation von mir. Also wie gesagt, 9. April jetzt noch kommend eine Stadt als Geisel 4 Remaster und danach ist es ein bisschen offen. Dann sind wir mal gespannt, ob wir bald wieder Filler-Folgen kriegen, die wir zu besprechen haben. Und damit sind wir jetzt auch schon nach langem, langem, wieder einem sehr langen Podcast. Ich denke mir immer, ach, so wenig Episoden, dann wird das ein kürzerer Podcast. Aber nein, dann kündigt Kase was im Kino an und Zero Suit Time Anime kriegt einen Termin und so. Dann wird es dann wieder voll. Aber tatsächlich nach jetzt der langen Zeit sind wir tatsächlich am Ende des aktuellen Concast News Podcast angelangt. Ich bedanke mich an alle, die bis hierhin zugehört haben und unsere Ausführungen gelauscht haben. Verweise nochmal auf unsere Internetpräsenzen, connews.org für aktuelle News, connwiki.org für ein ausführliches Wiki zu Directive Conan. Wie gesagt, wenn ihr es jetzt noch hört im Zeitraum vor dem 11. April, dann läuft gerade noch die Qualitätswoche im ConWiki. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und gucken, ob ihr da auch noch euch beteiligen wollt, um das ConWiki zu verbessern. Conforum.org, da kann man in einem Forum mit Creative Con Fans über alles Mögliche diskutieren. Wenn ihr eher chatten wollt, dann haben wir auch einen Discord-Server, connews.org/discord, da kriegt man den Invite-Link, so rum. Und auf Social Media findet man uns auf allen üblichen Plattformen, twitter.com/connews, facebook.com/connews, youtube.com/connews und instagram.com/connews. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, danke fürs Reinhören. Ciao. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Podcast.